Jo, ist meine Lautstärke ist tendenziell noch relativ niedrig, glaube ich. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ich habe heute nichts versäumt, denn ich habe nur von dir geträumt. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich werde mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag. Ich glaube, wir sollten echt mal ein Musikalbum, Oh, ein Musikalbum aufnehmen. Nein, die Musical-Folge. Das ist doch immer so Oh, das Ding, shit, die Musical-Folge. Musical-Folge fehlt noch. Ja, dafür bin ich noch nicht, dafür nehme Don't cry for me, Argentina. ich noch nicht die richtigen Drogen. Ist schon klar, dass wir das dann auch singen müssen? Ah, nee, passt schon. Ja. Diese Marke da hat mich irgendwie irritiert. Nee, passt schon, alles gut. Ey, dann kann es ja eigentlich losgehen, oder? Ja, das ist fantastisch. Herr Weißmann, der Herr Kraus und ich haben beide was dabei. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen möchtest? Was dabei? Ne, das können wir jetzt nicht genauer Ach sagen, so, aber ja. das wird quasi im Nö. Intro erzählt werden. Ich habe irgendwie Sticker, wo ich dir noch ein paar aufs irgendwie da reichen wollte. Herzlichen Aber Dank, das muss aber nicht in der also Folge passieren, von daher. ich komm nirgendwo hin. Also Ja, ich würde die dann, gerne geben, aber ja. ich habe da nicht wirklich. Ja, dann irgendwie schenkst du zwei deiner Tochter und klebst ein paar irgendwo hin. Und dann Okay, ist gut. alles klar. Also Du hast doch voll viele weiße Wände, Dominik. Ja, genau. Wär doch mal kreativ. Dann ist der Halt nicht so groß. Ja, der aber hat das ist tatsächlich ein schönes auch Format. den, ach nee, das, da beschwere ich mich erst dann, wenn wir on air sind. Vor allem, sie sind hinten, das fand ich wichtig, die sind hinten geritzt. Was heißt das? Ne, wenn du, also dreh die mal um. Wenn du Ja. die Rückseite anguckst, die haben einen Schlitz. Dass du nicht Das heißt, tippen du musst. musst nicht irgendwie in der Ecke rumpobeln, um sie Ah, aufzukriegen. sehr cool. Weil das nervt mich persönlich. Ist nicht schlimm, wenn du Aber da mal geht ja einen der ganze verklebst. Spaß verloren. Ja, aber ich habe schon so viele schöne Sticker gehabt, wo ich dann wirklich irgendwie mir die Ecke kaputt geknibbelt Ja, habe. aber das gehört doch zum guten Sticker dazu. Nein, eben nicht. Na. Man ist sich nicht einig. So, jetzt haben wir keinen, der sich verantwortlich fühlt, das Intro einzuspielen, Das oder? stimmt natürlich, ne? Ja, wir haben aber auch noch irgendwie noch gar nicht so einen richtigen Flow jetzt drin gehabt, dass wir das Ende Aber machen wir haben können. Also. Zeitdruck. Das müsste als Grund eigentlich reichen. Die größere Frage wäre, was ist denn überhaupt das Intro? 8:03 müsste Wie das Intro sein. viel? Ja, du bist schon richtig. Für die Zeile. Ja, ach, Ende oder Nee, Backpipe oder? Ende ist ja vielleicht Ach, nicht der Anfang. du meinst 2,8 minus 0,3. Ja, genau. Jürgens feine, säuberliche Ordnung. Das finde ich schön. Nein, ich drück da nicht Das drauf. wäre jetzt ein guter Moment gewesen eigentlich, Nein. Philipp. Doch, doch, Nein, doch. ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich mach doch. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's und herzlich willkommen zu Ach, der Langform von Ach. Was? Hier sitzen wir wieder zusammen auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sessel, danke. Der Dominik, die... Und auf dem Sofa? Der Jürgen. Jetzt und der Philipp auch noch. Jetzt wollte ich noch einen Gag machen, dass ich die Großform von mir selber bin, weil ich zugenommen habe, aber irgendwie... Die Großform? Der, irgendwie schön. Sowas. Jürgen, ich liebe dein T-Shirt. Geil, ne? Jürgen hat ein T-Shirt an, wo... Ihr kennt doch dieses Meme, wo der Hai auf den Legostein tritt und das ist im Wesentlichen das gleiche Motiv und dann sagt der Hai, Hai. Also das ist ein Hai, der aus dem Wasser ragt. So, ja. so beißfischmäßig und einfach Hi sagt. Beißfisch. Ich finde das sehr gut. Ich habe neulich mal wieder ein paar coole T-Shirts bestellt. Ich bin sehr glücklich. Jetzt ich finde zur Zeit wieder. Ich finde dein Outfit allgemein sehr stimmig, wenn ich dir das sagen darf. Danke. Das bedeutet mir. Stimmt. Das bedeutet mir sehr viel. Dir steht auch dunkelblau echt gut, finde ich. Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil ich trage eigentlich nur schwarz und habe mir heute gedacht, Mensch, dunkelblau könnte ich eigentlich öfter nee, mal tragen. Dunkelblau ist auch wirklich. Ich habe von Uniqlo, einer Marke, die erst in den letzten Jahren in mein Leben getragen wurde, habe ich jetzt dreimal die gleiche Jacke gekauft. Einmal in grün, die mir ganz hervorragend steht und jetzt habe ich mir nochmal in schwarz und in dunkelblau besorgt, damit ich auch wirklich immer diese gleiche sommerliche Jacke anziehen kann. Verrückt. Mensch, ist so viel Harmonie heute schon. Das ist ja der Hammer. Ja, wir nehmen zu höchst ungewöhnlicher Stunde auf. Ich weiß gar nicht, habt ihr Urlaub? Habt ihr irgendwie Überstunden genommen? So habt ihr schon Feierabend? Wie ist es? Ich habe Urlaub. Ich schiebe einfach. Also das heißt, ich habe jetzt früher das Arbeiten angefangen und mache danach noch was. Ich habe eigentlich jeden Mittwoch frei. Du, boah. Das ist natürlich nice. Das dreckige Grinsen, mit dem er das gesagt hat, ja. Ja, nee, aber es ist jetzt 16 Uhr. Ich glaube, wir haben noch nie um 16 Uhr aufgenommen. Es gibt eine komplett andere... Ich meine schon. Als du deinen Lord-Titel bekommen hast. Oh ja, da haben wir gegrillt vorher. Das war ja was komplett anderes. Okay, ich verstehe. Jürgen. Dominik. Möchtest du mit den Bescherungen anfangen? Soll ich oder anfangen? Ich fang doch gerne an. Also ohne dem großen Ende-Dank-Fest vorgreifen zu wollen, es gibt ein paar Dinge, für die ich mich gerne jetzt gleich bedanken würde. Eins davon, ein Dank geht an, du weißt schon, ja, für du weißt schon und das werdet ihr noch sehen. Es klingt echt ganz schön naughty. Danke für, ich habe Bücher bekommen von einem unbekannten Spender, weiß gar nicht, also war nicht angekündigt, war kein Zettel drin, vielen Dank. Und ich habe ein great Spender. Und ich habe ein Paket von Olli bekommen. Und Olli hat sich gewünscht, dass ich ihm ganz genau beschreibe, was speziell in Dominiks Gesicht vorgeht, wenn ich wenn wir dieses Paket öffnen Lethargie. Und damit interagieren. Und da habe ich mir gedacht, na, dann nehme ich es doch hier gleich mit in den Podcast und hier ist der abgeschnittene Kopf deiner Frau. Ich gebe dir jetzt einfach mal jetzt diese Tüte. Das ist ja von 7. Und du darfst mal auspacken, also, verteilen und beschreiben. Und Ich finde die Tüte schon mal schön. Weil die hat damit nichts zu tun. Oh, schade. Und dann frage ich gleich dazu passend, What's in the box? Da sind mehrere Sachen drin. Erstens, oh Gott, naja, das absolute Lowlight direkt mal am Anfang. Hier saure Bratwürste aus geil. Der Konserve. Ich glaube, die sind für dich. Und explizit. Die können was, oder was? Die sind explizit für dich. Boah, also wie heißt der Olli? Ja. Olli, ich muss sagen, das ist kein guter Start in unsere Beziehung. Hallo, liebe Achtzuhörende. Leider ist mal wieder der Fehlerteufel vorbeigekommen. Oder was soll ich sagen? Mal wieder hatten wir schon lange nicht mehr. Mit anderen Worten, leider ist Audio in der Aufnahme kaputt. Damit wir jetzt aber mit der Folge nicht super spät rauskommen oder noch schlimmer, dass die Folge gar nicht kommt, müssen wir leider ein paar Passagen nachpatchen, nenne ich es jetzt mal. Eine davon, als wir wunderbare Mitbringsel bzw. Geschenke von unseren Hörenden auspacken. Später kommen noch ein oder zwei andere Stellen, da spricht Jürgen dann einfach Sachen neu ein. Also wundert euch nicht, wenn die ein oder andere Reaktion von uns ausbleibt, die sonst da wäre. Aber dann lass uns doch vielleicht einfach kurz drüber sprechen, was wir da Schönes gekriegt haben, Dominik. Ja, tendenziell ist es natürlich jetzt ein bisschen wie bei Tenacious D mit Tribute, weil das alles, was natürlich jetzt rausgefallen ist, ist natürlich das Beste, was jemals im Podcast gesagt wurde. Das auf jeden Fall. Ja. Wir haben gleich zwei fantastische Tüten ausgepackt, einmal der Herr Kraus, einmal ich. Meine war vom Neon Stunt Team und zwar haben die Älteren unter uns, erinnern sich, dass die eine der ersten Folgen gesponsert haben. Und Volker vor allem Dingen ist aber dann quasi im Zorn von uns gewichen. Nein, ich mache nur Spaß, aber der Running Gag war damals, dass er mal eine Folge möchte, wo der Philipp nicht die Regeln von A erklärt. Und das ist der Grund, warum ich es ihm erkläre. Sich nicht, ja, da ist wirklich, also man, ich habe Philipp selten so stur erlebt wie da. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich mein Part. Einen treuen Hörer verloren, der jetzt aber nach all den Jahren an uns gedacht hat, als er in Boston war und quasi uns die Hand reicht mit tollen Geschenken. Und die haben wir aufgemacht. Und ich glaube, aus eurem Blick erfahren zu haben, dass ihr euch sehr gefreut habt. Was haben wir denn gekriegt, Jürgen? Ich hab noch sehr bildlich vor Augen, was du gekriegt hast. sehr schöne Space Jam Socken. Die, was total witzig ist, weil ich gerade letzte Woche mit meinem Sohn und meiner Tochter Space Jam angeguckt habe. Mein Sohn, den Zweier. Der ist original, den Einser. Und mein Sohn fand es ganz schlimm, der ist irgendwie nicht filmkompatibel. Der hat nach 10 Minuten ist der freiwillig dann in die Dusche und ins Bett, weil er irgendwie echt nicht eingesehen hat, warum er jetzt mit uns hier eine Stunde Film schauen soll oder noch länger. Aber eigentlich meine Tochter ist genau wie ich, die ist glut vor dem Fernseher. Ja. Meine Tochter ist da auch eher so, also der Film ist großartig, also auch super gealtert, kann ich jedem nur empfehlen. Genau, und ich habe ein ganz famoses und absolut krankes Geschenk gekriegt. Ich war etwas irritiert, weil hinten noch der Preis drauf steht, aber da sehe ich jetzt mal groß drüber hinweg, großzügig drüber hinweg. Und zwar ist das ein Gänsekiel mit einem ein bisschen auf alt getrimmten Stück Papier und Schreibtinte. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich werde versuchen, die nächsten 80 Seiten Skript mal mit diesem Gänsekiel zu schreiben. Und wenn das nicht funktioniert, dann werde ich mir noch ein paar hier Enten bei uns aus dem Weiher schnappen und die mal rupfen. Und mal zur gucken, Not das schreibst du ein paar R's drauf und rollst die dann. Dann rolle ich die einfach, genau. Und der Kollege Weißmann kann ich da musikalisch jetzt unterstützen und zwar wie? Uhuhu. Es ist eine winzig, winzig, winzig kleine Mundharmonika mit ganzen 4 Zungen. Also die ist auch an so einem kleinen, naja, eigentlich schon fast nicht mehr Schlüsselring dran, sondern noch kleiner und ich finde es großartig. Ich bin sehr froh, dass ich die nicht bekommen habe, weil ich hätte die sofort beim ersten Versuch verschluckt. Die darf man nicht anhalten, Thema, stimmt. Beim Thema Verschlucken, wir haben nämlich tatsächlich noch ein zweites Paket gekriegt, das hat der Jürgen entgegengenommen. Das war vom Olli, nicht wahr? Wir haben, glaube ich, ein Stück von dieser Erklärung ist, glaube ich, noch mit dabei. Genau, Olli hat an unsere Baumkuchen-Episode angeknüpft und hat gesagt, oh, das gibt's ja nicht, dass jemand irgendwie Baumkuchen A nicht mag und B falsch anschneidet. Und hat uns daraufhin, ich weiß zwar nicht, wie er zu der Schlussfolgerung kam, aber hat daraufhin ein großes Paket in unsere Richtung abgeschickt. Und da war, ich hoffe, ich ordne es jetzt richtig zu, wenn nicht, verzeih mir bitte Olli, da war ein Buch drin, das mir auch für diese Episode als Recherchematerial gedient hat. Und da waren noch einige andere Leckereien drin, die besonders an den Dominik gerichtet waren. Ja, also zu meinem Entsetzen habe ich jetzt blaue Zipfel aus der Konservendose. Also, ich bin so neidisch. Olli, I see what you did there, aber glaubst du wirklich, dass mich das zu den blauen Zipfeln überzeugt, wenn es aus der Konserve ist? Ich habe Zweifel. Und um Hegelschnelle zu zitieren, boah, das ist ja aus der Dose. Aber gar nicht wahr ist, wir haben von ihm auch noch so Janke gekriegt und irgendwie so Bambina, aber nicht die Schokolade, sondern so kleine, wie nennt man das? So Konfekt-Dinger? Täfelchen, ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie so kleine Täfelchen. Genau, aber da kann man drauf, dass es wahrscheinlich jemand aus dem Osten Deutschlands ist, weil das ja eigentlich so typische Ostprodukte sind. Ja, aber der Hammer war ja eigentlich das andere Naschzeug, das da noch dabei war. Ja, stimmt allerdings. Ich habe jetzt meins leider schon vergessen und deswegen kann ich nicht mehr draufschauen, was drauf stand. Aber da stand, Dominik, weißt du es noch? Nee, keine Ahnung. Hast du es noch? Aber, nein. Die, da stand irgendwie was mit Schokolade für fortgeschrittene, Naschzeug für fortgeschrittene. Genau, irgendwie was in der Richtung, also ein Wahnsinnsspruch. Und ich habe es aufgemacht und ich war sofort in Erinnerungen, weil es roch wie kalter Hund. Und es klingt jetzt, wo ich so sage, klingt es saumäßig eklig. Also du meinst auch nicht kalten Hund des Tieres, sondern dieses Schokolade, Keks, Kindergeburtstags. Nee, Süßwaren nicht Kindergeburtstag. Für mich weckt das eine ganz heimelige Erinnerung an meinen Papa. Der hat nämlich immer um Pfingsten rum Geburtstag gehabt und da waren wir meistens im Urlaub. Und im Urlaub hat man ja in der Regel keinen Ofen, mit dem man einen Kuchen backen kann. Und deswegen hat meine Mama immer zu Hause kalten Hund vorbereitet und den dann mit, keine Ahnung, bis nach Jugoslawien und sonst wohin geschleift. Oh. Und wir hatten voll oft im Urlaub dann kalten Hund und ich habe es geliebt. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig widerliches, gar nicht, das backt man gar nicht, oder? Das ist einfach nur geschmolzen und zusammengeschmiert. Ist wahnsinnig widerlich, aber endlos geil. Aber hat halt den Vorteil, also das ist halt schon so, das wird nicht noch schlecht und du kannst es nicht zu wenig backen oder so, ne? Von daher. Genau, das bleibt so und das stellt man schön kalt und dann ist es irgendwie auch noch so ein bisschen, hat sowas von, nee, ist nicht wie Eis, aber es hat dann so eine angenehme Frische. Also ich liebe das. Ich weiß nicht, ob das Palmfett ist, aber irgendwie das Öl, das da dran ist, macht diesen Kühleffekt so ein bisschen wie von Eiskonfekt. Ja, das hat echt was davon. Und als ich diese Schokolade für Fortgeschrittene aufgemacht habe, habe ich mich sofort daran erinnert gefühlt. Oh. War dann zwar von der Konsistenz ein bisschen anders, aber der Geschmack war ganz, ganz nahe dran. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch da Ollis Hintergedanke war, Dominik, dich ein bisschen zu triezen, weil das wohl sehr nahe auch am Baumkuchen ist. Ich muss aber ehrlich sagen, dass dieser kalte Hundriegel, in Anführungszeichen, mich jetzt Geschmack mehr überzeugt hat. Haben Sie einen kalten Hundriegel für mich, bitte? Ein kalter Hundriegel? Wir sollten Olli, das mal vorschlagen als Titel. Man hatte jetzt selbst im Re-Recording quasi die positiven Gefühle vom Jürgen rausgehört. Und du hast wirklich was sehr, sehr Schönes getan hier. Es ist leider natürlich jetzt das spontane Entsetzen von Dominik über die blauen Zipfel dahin, aber... Ja, nicht dahin ist das Thema von der Folge. Da noch ganz kurz, weil das ist jetzt wirklich eigentlich sehr, das ist ein sehr trauriger, ein sehr schicksalhafter Moment eigentlich, weil Olli hat mich nämlich sehr gebeten, dass ich mir ganz doll merke, wie Dominiks Gesicht aussieht, wenn er diese Leckereien öffnet und probiert und gerade auch die Dose mit den Zipfeln in die Hand nimmt. Und dann habe ich gesagt, ich mach's besser und ich nehme das sogar auf. Klingt auch unmöglich. Und dann könnte es jetzt sein, dass das für immer verloren ist. Das ist natürlich wirklich bitter. Aber tatsächlich, die Audiodateien sind so verzerrt, dass man im Hintergrund schon noch hört, was wir wirklich gesprochen haben. Es klingt so, als wenn es halt so verkryptet wäre. Ja. Also falls quasi Zweifel an der Authentizität unserer Freude vorhanden sein sollte, können wir den Spender Originalfall zukommen lassen. Das ist ein gutes Angebot. Olli, du kriegst das kaputte Original, wenn du Wert drauf legst. Genau, klingt halt so, dass wir es unseren Hörenden eigentlich nicht hier im Podcast zumuten wollen. Deswegen, wie gesagt, wir können nicht wirklich mehr davon was reparieren, aber ja, wir machen das Beste draus und versuchen einfach die Passagen, wo das Ganze passiert ist, ja, entweder Jürgen, wenn er die Story erzählt, nochmal einsprechen zu lassen. Wie gesagt, die ein oder andere spontane Reaktion oder Einspruch und Ähnliches wird dadurch verloren gehen. Nichtsdestotrotz, jetzt viel Spaß mit der Folge. Du, ich lese das dann einfach dreistimmig ein, das ist überhaupt kein Problem. Das gefällt mir. Also vielen Dank, Neon Stunt Team, vielen Dank, Olli, dass ihr habt unser Leben ein Stückchen besser gemacht. Und vielen Dank fürs Verständnis, liebe Hörenden, dass, ja, keine Ahnung, Jürgens Bildschirmschoner vom Laptop uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, ich kaufe mir jetzt erstmal ein neues MacBook und dann noch ein neues Aufnahmegerät, das ist überhaupt kein Problem. Ja, finde ich sympathisch. All M1. Ja. Die Herren, ich wünsche einen angenehmen Abend. So denn. Dann, ja, viel Spaß mit der Folge. Ja, tschüss euch und für alle, die zuhören, da geht's eh erst los. Viel Spaß. Habe ein ruhigeres Verhältnis zum Leben, wenn ich sehe, dass hier die Aufnahme weiterläuft. Vielen Dank. So, Elmer McCurdy wird im Jahr 1880 in Washington, Maine geboren. Elmer Fudd, ich denke mal als erstes an Elmer Fudd von Bugs Bunny. Ja? Der auch in Space Jam eine große Rolle spielt. Absolut. All comes together. Und da wisst ihr jetzt eigentlich auch schon, über welche Regel ich mich hinweggesetzt habe. Nicht europazentrisch. Danke. Da. Ich habe es trotzdem gemacht, weil die Geschichte einfach so schön ist. Oh. Ich musste die erzählen. Es hat auch gar keinen tieferen Grund. Und jetzt frage ich mich ein bisschen, wie ich dir den Stoff geliefert habe. Aber das wäre wahrscheinlich noch wirst sehen. Du dann ungefähr in der Mitte dieser Episode wirst du wahrscheinlich draufkommen. Wie krass wäre es, wenn das einer deiner Vorväter gewesen wäre? Elmer. Und du das jetzt zum ersten Mal fährst, das ist quasi deine Familiengeschichte. Ich hätte gerne einen Vorfahr, der Elmer heißt. Ich bilde mir ein, dass ich angeheiratete Verwandtschaft habe mit dem Namen. Aber mit Elmar wahrscheinlich, ne? Und wir haben es hier wirklich mit einem Elmer zu tun, mit E. Seine Mutter Sadie ist 17, als er auf die Welt kommt. Der Vater ist unbekannt. Wahrscheinlich ist es Sadies Cousin Charles Davis. So ganz genau wissen wir das nicht. Aber um der... Jetzt sind wir eingepickelt. Ach. Ja, das lasse ich drin. Ich hör gerade nur noch so ein White Noise auf meinen Ohren. Aber um Sadie die öffentliche Schmach zu ersparen, also ja, ein Kind ohne Mann großzuziehen, nimmt dann Sadies Bruder und dessen Frau das Kind auf. Okay. Ihr könnt folgen? Ja. Als der Ziehvater dann aber an Tuberkulose stirbt und die McCurdy-Schwestern nach Bangor in Maine ziehen, kennt man? Woher? Bangor. Nein, Maine kennt man wegen hier dem Schriftsteller Stephen King. Danke. Ich glaube, das ist sogar in Bangor. Bangor kommt zumindest öfter mal in seinen Büchern vor. Daher kenne ich den Ort auf jeden Fall. Ich dachte immer, ist dieses andere Ding, irgendwas Maine. Ich dachte, der kommt aus Bangor. Ja. Okay. Ach so, ja, aber seine ganzen Stücke oder seine ganzen Bücher spielen in irgendwas, Maine. Ja, ja. Ich weiß den Namen von dieser Stadt nicht mehr. Also als da die Schwestern dann umziehen und der Ziehvater stirbt, dann kommt Elmer doch wieder zurück zu seiner Frau Mutter, was sicherlich auch ein interessantes Gespräch ist, ihm zu erklären, warum er jetzt nicht bei seiner vermeintlichen Mutter, sondern bei seiner... Hier, du kommst zu deiner Tante, die ist eigentlich deine Mutter, ciao. Genau, so ungefähr stelle ich mir das vor. Elmer fällt schon sehr früh durch seine, Zitat, unruly and rebelliousness auf. Mhm. Also er ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Rebellös. Das schlägt sich nieder in Alkoholmissbrauch und Kneipenschlägereien. Mhm. Und das schon sehr früh. Und mit früh meine ich so 15 rum. Okay. Als die weltweite Rezession ihn und ja, halt viele wie ihn auch arbeitslos macht und dann auch noch seine Mutter stirbt, hält ihn eigentlich nichts mehr in New England, also im Nordosten. Aber ich muss echt immer überlegen, ne, wo Osten und ich kriege das immer durcheinander. Du musst mehr NBA Basketball schauen, die haben eine Eastern Conference und eine Western Conference. Es hilft alles nichts. Ich muss mir immer das kurz bildlich im Kopf und dann muss ich mir das überlegen. Ah, Ostküste, Westküste. In Himmelsrichtung immer machen. Das ist absurd. Aber ich wollte gerade sagen, welche, oder hast du einen Spruch für dich, den du im Kopf hast? Naja, den Standardspruch, aber den brauche ich gar nicht unbedingt, aber ich muss mir immer sagen, Ostküste, die Seife rechts. Oder die Ochsen? Die was? Die Seife. Seife oder die Ochsen? Natürlich die Seife. Was ist das? Immer die Seife. Also entweder nie ohne Seife waschen für den Norden, Osten, ja. Süden, Westen oder Nürnberger Ochsen saufen Wein. Nürnberger Ochsen saufen Wein. Das habe ich noch nie gehört. Das hat mir irgendwann mal ein Lehrer gesagt, dass es das noch gibt. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, vergesse ich wieder. Und dann habe ich es nie vergessen. Die Seife ist tatsächlich the one to go. Ja. Never eat soggy Weet-Bix, sagt man wohl in entweder New was, England. Entweder Australien oder UK. Ich weiß Weet-Bix, es nicht. Das klingt nach UK. Ne, das eine ist, ja, die heißen nämlich irgendwo, oh Gott, die haben zwei Markennamen. Also bei uns gibt es auch die Weetabix. Genau, aber die heißen irgendwie, beim einen heißen sie Weetabix und beim anderen heißen sie dann Weet-Bix oder irgend so, also ist irgend so ein Mini-Unterschied. Das ist so eine typische Cerealie, die ich nur in Frühstücksbuffets bisher gegessen habe, die ich aber immer geil fand. Alter, Weetabix ist so geil. Ja, vor allem, das ist doch eigentlich. Schreib mir das jetzt kurz auf, ich will es. Das ist doch gefühlt wie diese Topaz-Kissen, aber irgendwie achtmal so groß, du schmeißt es rein, kippst Wasser drüber und es ist wie so ein. Es zerquillt dann so. Ja, es zerquillt ganz absurd. Das gibt's ja sogar mit, also ich bin da kein Anhänger davon oder so, aber ich finde es ja faszinierend, welche so Survival- und Prepper-Sachen es gibt. Und da gibt's, Sekunde, da gibt's Instant-Unterhosen. Die sind total klein, zusammengemacht und getrocknet, fast in so Pillenform und du kippst dann Wasser drauf, dass die erst wieder groß werden. Die kannst du dann auch nur ein paar Mal anziehen, weil die halt super dünn sind und so. Auf den Bogen hin zu Weet-Bix. Genau, und da ist es genauso. Da kippst du auch so Wasser drauf, dass die erst so aufquellen. Okay, jetzt habe ich gedacht, es kommen jetzt noch irgendwelche Dinge mit irgendwelchen Körperstellen. Nö. Aber nee. Aber Weet-Bix ist geil. Also ich mische das gerne ins normale Müsli mit rein. So ein Weet-Bix, bisschen Müsli, Hammer. Okay. Willkommen beim Cereal Breakfast Podcast. Also Elmer zieht weg aus New England, genau. Siri ist doch schon ein bekannter Podcast. Im Jahr 1900. Und wahrscheinlich reist er mit dem Zug, wahrscheinlich als blinder Passagier, wahrscheinlich in den Westen. Bitte sag mir, dass er eine Büchse Bohnen dabei hat und so ein Bündel an einem Stecken. Nicht, dass ich wüsste. Schade. Aber er ist, wie viele in der Zeit, halt einfach auf der Suche nach dem Glück im Westen, ja, wo der Westen ist zwar nicht mehr ganz so wild, wie man den vielleicht wie man sich den vorstellt in der Zeit. Aber nicht so mild wie der Osten. Er ist auf jeden Fall zahmer, aber man kann da in eine Zinkmine, wo er dann später unterkommt, kann man noch ganz gutes Geld verdienen. Und zahme Zinkminen, Zentner. Und weil Kohle. Ich nämlich, als ich dieses Buch zu Elmer McCurdy gelesen habe, hatte ich eine Vorstellung von Wilden Westen, die viel mit Cowboys und Indianer und was da halt so war zu tun hatte. Und dann habe ich über das Buch hinweg festgestellt, nee, meine Vorstellung vom Wilden Westen ist falsch und er fährt auch gar nicht ganz in den Westen. Und dann habe ich mir kompetente Unterstützung geholt, rund um die Frage, wie muss ich mir denn den Westen in der Zeit vorstellen? Ja, hallo zusammen. Wir hatten ja schon das Vergnügen, vielleicht erinnert ihr euch. Sehr schön. Zum zweiten Mal darf ich ein paar historische Hintergründe nennen. Beim letzten Mal ging es um die Zeit von Shakespeare und nun sind wir im Wilden Westen. Ja, keine Sorge, Jürgen hat mich instruiert, dass ich mich kurz zu halten habe. Habe ich. Aber so 5 Minuten müsst ihr mir bitte Zeit geben. No. Dominik, vielleicht mal nicht zurücklehnen und genießen, sondern ja, doch besser aufpassen. Es kommen viele knackige Informationen. Zuerst möchte ich gerne meine Quellen nennen. Aram Mattioli ist ein Schweizer Historiker und sein Werk Verlorene Welten, eine Geschichte der Indianer Nordamerikas, also ist ganz besonders lesenswert und kommt hier hauptsächlich zum Einsatz. Die Titeldaten und die beiden anderen Grundlagenwerke von Depcat und Mauch et al. Bitte ich dann in die Shownotes mit aufzunehmen. Ja, vielen Dank. Um die Geschichte des Wilden Westens historisch aufzuarbeiten, gibt es mehrere Problemfelder. Die profanste Ebene hat einfach damit zu tun, dass unsere Vorstellungen dieser Zeit leider von Karl Mays Wildwestromantik versaut sind. Und die zweite Ebene ist schon etwas schwerwiegender. Die Quellenlage ist sehr einseitig und von den Einwanderern geschrieben und die First Nations, die wir plakativ und falsch nur als Indianer nennen, kommen kaum bis gar nicht zu Wort. Der Historiker hat aber noch ein weiteres Problem. Da die Einwanderer aus sehr vielen Nationen nach Nordamerika gekommen sind, muss man viele Sprachen übersetzen und sehr viele Quellen sind noch gar nicht bekannt oder gesichtet, vor allem dann nicht, wenn sie als Briefe in die alte Heimat geschickt wurden. Die Frage lautet aber nun, wie muss man sich den Wilden Westen um 1900 vorstellen? Danke, genau das war ja, jetzt Idee, ja. Muss ich etwas destruktiv werden. Eigentlich gar nicht mehr, denn der Wilde Westen war, wenn man ehrlich ist, so ab 1890 verschwunden. Der kümmerliche Rest von ehemals ca. 15 Millionen First People und nun auf ca. 220.000 geschrumpft, war auf die Reservate beschränkt und das weite Land des nordamerikanischen Kontinents war besiedelt. Sogar den Zeitgenossen wurden ab da der Wilde West nur noch als Buffalo Bills Wild West Show von Schaustellern und aus den Reservaten nicht ganz freiwillig hergebrachten First People, wie zum Beispiel Sitting Bull, nahegebracht. Die Geschichtsforschung selbst hat leider bis in die 70er Jahre dieses unsägliche Bild des überlegenen weißen Einwanderers als Fortschritt verkauft. Erst langsam wird die Perspektive erweitert und zu Recht behauptet Mattioli, dass die wichtigste Aufgabe darin besteht, nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern die regionalen Unterschiede der Frontierbewegung genau unter die Lupe zu nehmen. Ha, da ist auch schon das erste wichtige Wort. Frontier. Hier schwingt der wilde Westen schon mit. Spätestens seit den 1830er Jahren war der Spruch "Go West, young man, go West" ein geflügeltes Wort. Im Osten war die USA gerade mal bis zum Mississippi vorgedrungen und zwei Drittel des Kontinents war noch weites Land, sofern wir jetzt die Ureinwohner ausklammern. Die Frontierbewegung hoffte nun auf die unterschiedlichen Erfolge. Fruchtbares Land, vielleicht Gold. Ja, apropos Gold, wir stellen uns das vielleicht etwas romantisch vor, wenn wir davon ausgehen, dass man bis zur Hüfte in Wasser steht und dann faustdicke Nuggets findet. Ja, das kam sicher auch vor, aber es war eine kleine Minderheit, die damit wirklich reich wurde. Dominik, eine Frage an dich an dieser Stelle. Du kennst dich ja mit amerikanischem Sport aus. Der Name des American Football Vereins in San Francisco lautet... Jawohl, 49ers. Das erinnert an den Goldrausch von 1849. Weil hier urplötzlich Männer in Massen auf der Suche nach Gold Kalifornien im wahrsten Sinne des Wortes in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt haben. Eine noch größere Wirkung hatten nur die Funde am Klondike River in Kanada 1896. Kennt man aus, den die meisten anderen Goldfunde waren viel kleiner und sind regional stark begrenzt. Nochmals aber kurz zurück zu den Goldfunden in Kalifornien. Diese Funde haben nicht nur die Besiedlung des Westens stark vorangetrieben, sondern veranlassten Washington im Osten dazu, eine schnellere Verbindung zu suchen, um beide Küstengebiete miteinander zu verbinden. Hier muss die Eisenbahnverbindung genannt werden, die eine extrem große Auswirkung auf die First People in den Great Plains hatte. Die Native Americans in den Great Plains übrigens haben das Bild geprägt, das wir von den Indianern haben. Federn als Hauptschmuck, Häuptlinge auf Pferden, Büffeljagd und die Friedenspfeife. Die Lebensweise dieser First Nations wurde übrigens erst durch die ersten Einwanderer ermöglicht. Denn erst als die Pferde mit den Spaniern nach Nordamerika kamen, entwickelte sich die Büffeljagd überhaupt erst als lukrative Lebensgrundlage. Die Eisenbahn und die Jäger der Einwanderer haben genau diese Grundlage komplett zerstört. Innerhalb weniger Jahrzehnte, wir reden hier von vielleicht 20 bis 30 Jahren, waren von über 30 Millionen Büffeln dann um 1881 gerade mal nur noch 800 Exemplare übrig. So absurde Bilder. Mattioni sagt zu Recht, dass neben vielen Aspekten das wohl die wichtigste Komponente war, wie die Einwanderer die First Nations in die Knie gezwungen haben. Der Wilde Westen war gegen 1900 also tot. Ja, leider. Aber dennoch lebte er als Idealvorstellung weiter und transformierte sich langsam aber sicher zum Leitmotto des American Way of Life, vom Nobody zum Millionär. Und weil das Land noch viele unentdeckte Nischen hatte und damit auch neue Möglichkeiten vorsah, Geld zu machen, war alles und nichts möglich. Und eine Geschichte davon erzählt uns Jürgen. Ich bleibe gespannt. Das ist witzig, weil ich ihm gar nicht genau erzählt habe, was für eine Geschichte ich erzähle. Nur so ganz gut. Einfach mal ja, vielen Dank, Attila. Aber er hat es jetzt schon mal ganz gut eingeordnet, finde ich. So, wie wir uns das vorstellen. Hat der Attila jetzt eigentlich seinen eigenen Podcast schon? Das wird dringend Zeit. Also die arbeiten auf jeden Fall dran. Es wird auch dringend Zeit, dass sie sich besseres Equipment holen. Wieso, das war jetzt doch schon. Das war schon besser. Das war aber schon ganz annehmbar. Er wird noch zurückgehalten. Ja. Seine Genialität kann noch nicht komplett unfolded werden. Und ich, also diese Interaktion fand ich weltklasse. Ich habe mich beömmelt gerade. Vor allem auch genau, ich habe mir noch gedacht, so, oh, er sagt jetzt sofort was, jetzt wird das Timing off. Nee, er hat genau so schön Platz gelassen. Ja, ich habe tatsächlich wusste ich das auch nicht mit den 49ers. Das ist eine wirklich, weil es gibt die Philadelphia 76ers. Und das ist halt 1876, weil da halt hier die Declaration of Independence in Philadelphia war. Mhm. Aber weshalb die 49ers hießen, das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Sind jetzt eigentlich diese ganzen Teams mit Indianernamen umbenannt? Ja. Yeah. Also tatsächlich, ich glaube, dass Washington, die Redskins nach wie vor Washington Football Team heißen. Und dass die quasi in einem Status sind, wo sie den alten Namen schon abgelegt haben und den neuen noch nicht announced haben. Und die Cleveland Indians haben neulich direkt den neuen Namen herausposaunt. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Aber ja, ist tatsächlich alles dahin. Ich glaube, die größte Diskrepanz, die ich anfangs immer hatte, war so dieses Bild, dass der Westen noch nicht so erschlossen ist, wie man dachte, aber es gleichzeitig Automobile gab. Dass das so ein Ding ist. Also, was für mich im Kopf dann so ein ganz seltsamer Clash war von, hä, da gab es doch noch keine Autos, das kann doch nicht stimmen. Und das war der Punkt, an dem ich dann Attila um Hilfe gerufen habe, an genau so einer Stelle. Kommen wir gleich hin. Also, ja, bei mir ist dann, ich habe sehr viel, auch wenn das jetzt nicht unbedingt alles historisch akkurat und auch nicht unproblematisch ist und es ja auch alles überzeichnet, aber sehr viel Lucky Luke gelesen als Kind. Also Elmer ist jetzt Richtung Oklahoma aufgebrochen, hat sich umbenannt in Frank Curtis, aber eigentlich nur, weil er keinen Bock auf so anti-irischen Rassismus hatte, den es wohl damals auch schon gab. Und er hat da einen ziemlich harten Job in der Zinkmine irgendwie angenommen. Also das nimmt er ja auch. Hart, aber gut bezahlt. Hart, okay bezahlt, aber sehr verschleißlastig für den Körper. Also das kann er keine 20 Jahre machen. Er hat einige Kilo abgenommen und hat einen latenten Husten entwickelt. Und dass er den größten Teil seiner Kohle in der Kneipe versäuft, ist jetzt auch nicht unbedingt so richtig. Also er lebt ein extrem gesundes Leben. Richtig geil für den, überhaupt. Organismus. Ja. Das Blatt scheint sich zu wenden für ihn, als er dann eine Anstellung als Klempner findet. Er verliert. Hab ich gerade gedacht, wird es noch schlimmer oder besser? Nee. So. Das ist ein guter Job, gut bezahlt, ja. Handwerker sind immer gesucht, ist eine gute Auftragslage, er kommt mit seinen Leuten gut klar. Aber er verliert den Job recht bald wieder, weil er halt keine Ahnung vom Klempnerberuf hat. Fast, weil er im Jahr 1905 im Suff einem Kollegen erzählt, wie er wirklich heißt und dass er im Osten in einer Kneipenschlägerei jemanden umgebracht hat. Hat er wirklich? Das wissen wir nicht. Also tatsächlich ist es unklar, ob das stimmt. Fakt ist aber, sein Chef bekommt Wind von der Sache und entlässt ihn. Gut, das mit dem falschen Namen allein ist ja schon schwierig. Genau, entlässt ihn einfach. So, was machst du dann, wenn du jetzt eigentlich nicht so richtig vorzuweisen hast? Eine richtige Ausbildung hat er ja nicht. Richtigen Job hat er jetzt nie lange gehabt. Irgendwas verpflichten wie Armee und Co. Genau, US Army. November 1907 meldet er sich bei der US Army, wo er dann den Umgang mit Sprengstoff lernt. Ansonsten hält er sich aber ziemlich unterm Radar. Also jetzt packe ich mal wirklich die Klischeekiste aus von, wir haben da einen instabilen Typen, der hat vielleicht schon mal jemanden umgebracht. Lass ihn uns beibringen, wie er mit Sprengstoff umgeht. Ja, ich glaube, dass er tatsächlich versucht, so ein bisschen seinem alten Leben auch zu entfliehen. Also es ist wirklich aus der Zeit, hört man fast nichts über ihn. Er ist ziemlich, schaut, dass er ziemlich unauffällig bleibt. Ja. Und ich glaube auch, dass er das da nicht wirklich an die große Glocke hängt, dass das wahrscheinlich die meisten gar nicht wissen. Und dass es dann in einem großen Knall rauskommt. Und dass es da halt auch ähnliche Typen gibt, die ähnliche unsaubere Lebensläufe haben und deswegen dann irgendwann zur Armee kommen. Naja, klar. Ja. Ist ja eigentlich auch grotesk, aber das ist ja der typische Rassismus der USA, die immer so tun, als wenn sie die bringt mir eure Schwachen und Armen. Weil es ist ja das Land, wo alle eine neue Chance eigentlich haben sollten. Und nur weil du im Osten was verbockt, also nicht mal im Land, wenn du umziehst, wirst du tatsächlich von deiner Erbschuld dann befreit. Weißt du? Weil, keine Ahnung, das ist ja die Ursprungsidee gewesen, dass jeder kommen kann und tun kann, was er will. So. Also ja, schon klar, ja. Naja, aber allein schon, dass du, blöd gesagt, dass du in einem Rassismus ausgeliefert bist, für den du einfach nichts kannst, weil, ja. Naja, vor allem in einem Land, in dem alle Einwanderer sind halt, ne? Dass du außer den First People. Dass du, ja gut, aber um die geht es jetzt gerade. Ja, klar, mit, ne? Klar. Also, dass du dann von den anderen, die aus anderen Ländern kommen, irgendwie deswegen angegangen wirst, ist schon sehr strange. Naja gut, aber hast du halt leider bis heute, ne? Hast du bis heute und hast du überall. Hast du auch aber in Deutschland. Ist trotzdem also, befremdlich. Total. Also auf dem Radar taucht er dann auf nach seiner Army-Zeit, als er und sein Kumpel Walter Schoppelry, Walter Freiball, nachts mit einem Sack Werkzeuge aufgegriffen werden. Und die Werkzeuge sehen verdächtig nach Einbruch aus. Und er hat zwar dann irgendwie ganz schnell eine Story parat, dass er irgendwie damit eine neue Art von MG-Dreibein konstruieren will und sich das auch patentieren lassen will. Aber halt nachts. Ja, und mit einem Glasschneider direkt von einem Juwelier. Und ich stelle mir das vor mit so einer Maske auch. Ne? Ah, ja, ja. Und so schwarz-weißen Streifen natürlich. Genau. Nee, die kommen dann später. Nee, nicht die Knaststreifen. Es gibt doch auch so diese klischeehafte so Verbrecheranzug. Ach so. Ja, ich habe jetzt gedacht, so diese Augenbinde einfach. Ne? Aber, die ist auch schön. Genau. Also seine Verteidigung fällt vor Gericht dann auch auseinander, weil er dann als Zeugen jemanden aus der Army beruft, also seinen alten Vorgesetzten, und der ihn quasi voll auflaufen lässt. Und absolut sinnlos, damit irgendwie ein MG-Dreibein zu bauen, hat überhaupt keinen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Aber klare Ansage, würde ich sagen. Hätte er vielleicht mal kurz mal sich abstimmen sollen. Ja, war ganz nett. Also er kommt ins Gefängnis. Man kann es mal probieren. Er kommt echt ins Gefängnis? Ja, er kommt ins Gefängnis. Oh, okay, wie lang? Nicht sehr lange. Er würfelt in der nächsten Runde schon also Arsch. Er hat jetzt auch nicht wahnsinnig, er war quasi, wie heißt das juristisch, wenn man nicht für die Tat, sondern für die geplante Tat, für den Vorsatz, Wenn du nur für den Vorsatz verknackt wirst, kann es ja nicht so wahnsinnig große Strafen eigentlich geben, oder? Darfst du für Vorsatz überhaupt schon verknackt werden? Ja. Nicht. Nee? Nein, also ich glaube, das ist ja eher was, wo du dann mit Vorsatz oder ohne Vorsatz. Ja, aber naja, gut. Zufällig einen Juwelier ausraubst. Na gut, ich glaube, das Grenze, ist die Frage, ob die du. Die Grenze ist natürlich versuchter Einbruch, versuchter Mord. Also, ob der. Ja, ja, ja, das ja. Ist schon der Versuch. Das stimmt. Das ja. Schon der Versuch ist. Wir haben schon lange keine juristischen Facheinschätzungen mehr angefragt. Oh ja. Vielleicht sollte man da mal jemanden. Erst wenn der Achterer den Jurist mit einladen. Ja. Ja. Sehr gute Idee. Ich hab ja Beziehungen zu einem, ich glaube, er ist jetzt nicht mehr Richter, aber jemand, der Zeit, was er jetzt da Richter, haben wir Leute bestimmt auch bockt sich den ganzen Tag so, ey, sag mal, dürfen wir eigentlich das? Nein, dürfen wir eigentlich das? Manchmal, dürfen wir eigentlich das? Kommt drauf an. Ich glaube, das ist eh die Standardantwort, ist eh immer, kommt drauf an. It depends. Das aber mein blöd gesagt, ist doch auch als Softwareentwickler manchmal gar nicht so viel anders. Das ist so ein, könnte man da eigentlich eine App schreiben, die, ja, schon. Kannst du machen, ist halt scheiße. Naja. Was war das? Geile Lache. Das war echt ein super Lache. Fantastisch. Also, ich muss mal dir sagen, Jürgen, ich finde es so schön, wenn ich die Folgen immer schneide und du hast manchmal so deine Lachmomente, wo du ein bisschen klingst wie der eine Hund aus, wie heißt es? Ich habe es auch gehört. Klingst wirklich so. Also dieser Hund. Und ich mag das so geil. Du hast mir doch das GIF schon mal gebastelt, ja, ja, oder? Ja, das Video mit Ton. Das wäre doch ein Hammer-Klingelton. Wollen wir beide das einstellen, dass wenn die Jürgen anruft, dass sein Lacher kommt? Kannst du das rausmachen? Das wäre super. Naja, also im Moment singen Klaus und Klaus Klingelingeling, wenn jemand anruft. Ach, das besser nicht, geht's hin. Ich weiß nicht, ob es viel ja, besser geht. Ja, das ist ja dein Default-Klingelton. Wir beide brauchen ja schon noch was. Stimmt, eigenes. Ja. Verstehe. Ja, aber sonst ruft mich ja keiner an. Im Gefängnis lernt Elmer einen Mann namens Walter Jarrett kennen, hat ungefähr dasselbe Alter, ungefähr dieselben Interessen, also Alkohol, Sprengstoff und Dreibeine. Wir sind 1910 rum und geboren ist er 1880, also 30. Okay. Also, warte mal, ich check das kurz. 47.635. Ich check das kurz. Er wird 1880 geboren, genau. Ja. So, jetzt habe ich natürlich wieder meine. Nee, hier ist. Genau, aber er hat jetzt auf jeden Fall einen Großteil seines Lebens schon verbracht. Woher weißt du? Er stirbt nämlich am nächsten Tag an Tuberkulose. Nein, so Ende der Geschichte. So schnell geht's nicht. Ja, der Dominik wünscht sich ja immer, dass die Leute ganz schnell. Ich war tatsächlich sehr zufrieden mit dem Ende der letzten Folge. Das finde ich echt schön. Walter gibt jetzt Elmer einige gute Ratschläge für die anstehende Verhandlung. Also ich meine, der ist jetzt erstmal im Gefängnis, ja, aber die Verhandlung steht noch aus. Nicht, dass du ein Dreibein gebaut hast. Ja. Gut. Ich habe ein Vierbein gebaut. Sprech deine Entlastungszeugen vorher mit ihnen durch, was sie sagen. Sehr gut, guter Tipp. Aber ehe sich die beiden versehen, also ich weiß auch nicht, ob das dann die Berufungsverhandlung oder was ist, weil es wurde ja eigentlich schon verhandelt. Weil jetzt gibt es ja General. Er hat ja diesen Vorgesetzten schon berufen irgendwie, aber vielleicht ist es dann auch nur so nach einer Zeit, ob er dann vorzeitig entlassen wird oder so. Ne? Und jetzt gibt es ja Großentlassung von allen Gefangenen. So ungefähr. Also die beiden kommen raus nach kurzer Zeit und er tut sich dann auch mit diesem Walter zusammen und ehe er sich versieht, hockt er mit dessen Gang irgendwo in Oklahoma in so einer Waldhütte und sitzen da und planen einen Zugüberfall. Ja. Achso, ich habe jetzt gedacht, planen einen räuberischen Überfall und dann kommen aber von außen drei, beziehungsweise vier Tiere, machen Krach und sie laufen davon, weil sie Angst haben vor dem Esel, der Katze, dem Hund und dem Hahn. Hä, wie kommst du jetzt auf das? Ja, aber das sind doch auch Räuber, die hocken in der Hütte rum. Echt, das weiß ich überhaupt aber nicht. Aber in Bremen. In New Bremen. Ich will übrigens unbedingt mal nach Bremen. Wenn eine Hörerin oder ein Hörer aus Bremen kommt, bitte Tipps in meine Richtung, was man da tun sollte. Na, den Spuckstein. Den Spuckstein, außer dem Spuckstein, den muss ich noch machen. Das ist übrigens ein Wort, was man nicht zehnmal hintereinander sagen sollte. Der steht tatsächlich auf meiner Liste in meiner geplanten Deutschlandtour. Aber Kollege Kraus, er ist jetzt full-fledged Verbrecher. Dann wackelt die Nase, wenn sie jetzt. Naja, so richtig was Schlimmes gemacht hat er ja eigentlich noch nicht. Noch nicht. Aber also bei dem Thema Zugüberfall, da war ich halt auch sofort, wieder Westen, klar. Jetzt machen die da ein paar Baumstämme aufs Gleis und dann schießen sie in oder die Luft. Felsen. Er könnte ja einen Felsen lossprengen. Ja, zum Beispiel. Kann er, zum Beispiel. Fällt er drauf? Nee, es ist ein bisschen anders. Also erstmal brechen sie 1911 in so einem Eisenwarenladen ein und holen sich ein bisschen Werkzeug. Und dann, ist schon genial, erstmal was überfallen, damit man dann was überfallen kann. Genau. Dann überfallen sie die St. Louis Iron Mountain Line. Und das ist wirklich ist wirklich so ein bisschen, wie man es nach klassischem Muster aus dem Western kennt. Ne? Aber eine Sekunde. Hatte, um den Eisenbahnladen zu überfallen, haben sie dafür schon irgendwie, sind sie da reingegangen und haben Dietrich mitgehen lassen oder hat er den bezahlt? Das weiß ich nicht. Weil irgendwie musste ich mal anfangen. Aber ich zum Thema, wie man vielleicht in so ein Gebäude reinkommt, haben wir dann auch gleich noch was. Ah, also dann der Clou. Sie halten diesen Zug auf, ich glaube mit so Lichtsignalen, das hat man ja auch schon mal, ne? Hier in England zwar, aber im Großen und Ganzen musst du gar nicht die Gleise blockieren, sondern du musst einfach die entsprechenden Zeichen geben und dann hätte von selbst. Ganz von allein. Und ja, sie gehen dann halt rein in den Zug und das ist ein Nachtzug, also die Leute sind alle irgendwie im Nachthemd, sie schmeißen die ganzen Passagiere raus und schießen ein bisschen in die Luft, um die ein bisschen im Schach zu halten und so ungefähr, könnt ihr euch das vorstellen. Also wirklich ein bisschen westernmäßig. Ja, 5 Tote wegen Erfrierung. Ja, aber ist auch voll blöd, kannst du ihnen gar nicht die Taschen ausrauben, wenn sie keine haben, gerade wenn sie bloß ein Nachthemd anhaben. So ein Nachthemd hat doch mal so eine Tasche vielleicht, ich frag mich, oder? Wann genau das, also das meine ich jetzt vollkommen ernst, so wann ist es außer Mode gekommen für Männer Nachthemd zu tragen? Gute Frage. Weil das ist ja kein Ding mehr. So. Aber gerade wenn du irgendwie so alte Filme anschaust, da tragen die ja wirklich noch so Kleider auch. Und Frauen haben das ja noch so und ich stelle mir das wahnsinnig bequem vor. Aber irgendwann wurde das quasi als unmännlich dann abgetan und dann gibt es Schlafanzüge. Hm. Oder halt nackt. Ich überlege gerade, ob einer meiner Großväter noch so ein Nachthemd trug, aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Also Attila, das sind deine nächsten 5 Minuten. Also ich wüsste direkt jemanden in der Verwandtschaft oder so, aber ich glaube, das ist halt auch die Frage, warum tust du das? Ich glaube, eine Motivation ist halt gerade bei älteren Leuten, dass du halt nicht immer noch eine Hose an- und ausziehen musst, sondern wenn du ein Ding hast, in das du reinschlüpfst von oben, das halt lang genug ist, dann musst du dich halt nicht um mehr kümmern. Klingt super. Klingt nach ist ja auch so ein bisschen Entfaltungsfreiheit. Nein, aber ist ja auch ein bisschen in Krankenhausklamotten, wenn du da irgendwas ankriegst oder so. Ja, nee. Ja, also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, warum im privaten Umfeld. Krankenhausklamotten ist es halt, ja, das ist dann extrem, weil es hinten offen ist, genau. Und du die Leute, ohne dass sie da aufstehen. Da geht's noch leichter, genau. Ohne dass sie ja aufstehen. Ja, oder du guckst dir, ich glaube, es gibt eine Folge bei How I Met Your Mother, wo, wie heißt die Figur, Barney, irgendwann mal ausprobiert, auf Geheiß von einem hin, ein Ding zu tragen, eben ein langes Schlafteil. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Frau vorbei, will irgendwas abends von ihm, sieht ihn in der Klamotte und sagt dann so, oh, und geht. Und seitdem trägt er irgendwie selbst zum Schlafanzüge. Okay. Das klingt nach Barney tatsächlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist echt lange her, dass ich das gesehen habe. Ich habe auch gar nicht komplett gesehen, aber diese Szene wusste ich ja. Wo wir schon bei Sitcoms sind, muss ich kurz noch eins sagen. Ich habe die Friends Reunion angeschaut. Oh. Es war wirklich sehr schön gemacht. Aber wisst ihr, was echt schlimm ist? Schönheitsoperationen. Das ist so, keine Ahnung, so Courtney Cox und Jennifer Aniston sind ja beide offensichtlich wunderschöne weibliche Wesen und die haben sich ja sowas von liften lassen, das ist mal wieder ein Graus. Aber dann schau dir mal Morning Show an, läuft glaube ich bei Apple ja. Plus mit Jennifer Aniston, da zeigt sie eine ziemlich hässliche Seite, was echt interessant ist. Steht ihr? Würde ich jetzt so nicht pauschal unterschreiben, aber macht's spannend, weil du sie halt sonst nur in so diesen Rollen, das weißt du, alles locker lustig und hier die schöne Frau und da ist ja wirklich eine Frau mit Macht. Sie zeigt Bandbreite. Eine Frau mit Macht und die auch ziemlich, ziemlich gemein sein kann. Okay, also um kurz das Thema für mich abzuschließen, ich bin auf jeden Fall Team Phoebe jetzt. Super, die hat sich nicht liften lassen, die Lisa Kudrow. Das passt auch zu ihrer Rolle. Fantastisch. Also, sie haben jetzt die Passagiere aus dem Zug raus, das heißt, Elmer kann in den Zug rein, denn da gibt es nämlich einen Safe und weil er ja der... Voll mit Schlafanzügen, er ja der Guy ist, der Dinge in die Luft sprengen kann, brauchen sie ihn dafür. Und ich weiß nicht, ob es ist, weil er bislang nur Erfahrung mit Brücken hatte und größeren Konstruktionen oder weil er statt... Er benutzt viel zu viel Sprengstoff. Oder weil er statt Glycerin Dynamit verwendet. Fakt ist, der erste Versuch macht nur ein kleines Loch in die Außenwand vom Waggon. Ja, aber lieber so rum als zu viel und alle sind tot. Lieber so rum als zu viel. Sonst Frage ist, extrem was kurz. Passiert mit Portion 2? Also Versuch 2 und 3 laufen auch frustrierend, nur dass das Loch im Waggon größer und größer wird. Aber ich finde, das macht es sehr richtig, anstatt dass er sagt, dann nehme ich jetzt das Doppelte. Naja, so 1-2 Stunden nach Beginn des Überfalls. Nehme ich an, das Publikum ist dann auch so langsam etwas gelangweilt und dann folgt das Finale kaboom. Der Safe ist dann am Ende offen. Dumm aber, dass die $4,000, die da in Silbermünzen im Safe lagen, über die 4 Versuche hinweg so miteinander verschmolzen sind, dass die Räuber sie einfach nicht mehr aus dem Safe bekommen. Frustriert und mit nicht mehr als wenigen $100 Handgeld ziehen die Räuber von dann und sie haben tatsächlich ein eilig herbeigeholtes Fluchtfahrzeug, also ein Auto, und das ist ziemlich neu in der Zeit. Und in dem Buch, das ich dazu gelesen habe, wird auch das als so das Merkmal für den Übergang eingeordnet. Ne? Also vorher hatte man so das romantisch verklärte Bild vom Banditen im Wilden Westen auf dem Pferd, ja, der den Zug überfällt. Und das wechselt jetzt gerade hin zum Gangster, der im Auto unterwegs ist, also quasi zur Mob-Kriminalität. Ja, fand ich eine ganz spannende Sichtweise. Naja, so oder so, die Nummer mit dem Zug ist ein Reinfall und es kommt noch schlimmer. Die Gang verkracht sich und zerstreut sich dann auch. Ja, und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass wenn die da über eine Stunde rummachen, dass vielleicht der ein oder die andere doch mal jemand gesehen hat dabei. Ja, das ist jetzt gar nicht so arg. Na, vielleicht ist doch ein bisschen auch das Problem, weil die Polizei kommt recht schnell dann den Komplizen von Elmer auf die Spur und sie stehen dann in dieser Waldhütte, was jetzt für Elmer erstmal kein Problem ist, weil die sich ja eh verkracht haben und er da nicht mehr ist. Nee, aber weißt du, was geil ist? Die Polizei kommt jetzt vorbei, nimmt ihn aber nicht mit, weil, ey, einer, der bei der US-Armee gelandet hat, mit Sprengstoff umzugehen, der kann nicht so blöd sein, sich so anzustellen. Ja, das ist ein guter Punkt. Es hat mit der Armee zu tun, was jetzt passiert. Also erstmal finden sie dort viel Werkzeug, was sie einmal frei diesem Überfall zuordnen können. Also ist klar, die Leute aus der Hütte haben den Zug überfallen, das ist schon mal klar. Sie finden dann aber auch noch die Entlasspapiere von Elmer aus seiner Army-Zeit. Hoppala. Und das ist ziemlich doof, weil jetzt wissen sie auch, dass er da irgendwie vielleicht auch seine Finger im Spiel hat. Und dann schieben sie es aber vier Tieren in die Schuhe. Elmer ist jetzt ein gesuchter Verbrecher. Und damit ihr wisst, wie sowas aussehen kann, kurz die Geschichte von Elmers Kumpel Walter, der auch gesucht und schließlich verhaftet wird. Der bricht dann aus dem Gefängnis aus, indem er die Gitterstäbe durchfeilt, was ich legendär gut finde. Aber er wurde verknackt, verurteilt, Knast und da genau. Feil. Und dann auf der Flucht überfällt er eine Bank, klaut da auf der Flucht dann eine Pferd. Eine neue Feile? Achso. Nee, ein Pferd, mit dem er wegreitet, wird dann von dem Besitzer von dem Pferd aber gefunden und erschossen. Oh, okay. Und da kann mir doch keiner sagen, dass das nicht Wilder Westen ist. Das ist tatsächlich noch ziemlich wild. Das klingt so. Wobei das ja auch heutzutage auch immer noch genauso in den USA passieren könnte. Dass jemand ein Pferd tausche Auto gegen Pferd und es klingt alles extrem realistisch. Könnte sein. Oh, hier geht das Licht an, Jürgen, jetzt kommt gleich wieder jemand. Achtung. Vielleicht ist auch einfach das Licht von alleine angegangen. Das hatte ich für ungewöhnlich. Was für ein Spannungsbogen. Wer kommt denn? Und ich spüre auch die Vibration. Oh, das ist die Putzfrau. Ah ja, okay. Die wird jetzt gleich dann, vielleicht warten wir kurz. Noch ist sie am Müll. Die wird jetzt wahrscheinlich wieder fragen, was wir hier wollen und wann wir gehen und ob sie drüben abspannen soll. Ja. Wieso, weshalb, warum? Können sie mal übelst erschrecken, weil sie, glaube ich, noch nicht realisiert hat. Die ist super nett. Nee, ich mach das nicht. Ja, als ob ich das machen würde. Ja, bei dir weiß ich immer. Es ist geil, wenn hier live jemand am Herzinfarkt stirbt. Nein. Nein. Nein, ist auch nicht witzig. Nein. Dinge, für die man als podcastende Person bekannt werden will. Boah, das ist einer gestorben im Podcast. Naja, vielleicht machen wir doch weiter. Es bringt jetzt vielleicht auch nichts, auf sie zu warten. Besser ist das. Also, Elmer hat ein bisschen mehr Glück. Der hat zwar leere Taschen, dafür aber diverse Decknamen. Darunter Charles Davis, Frank Davidson oder Frank Curtis. Also er war jetzt auch nicht mega kreativ mit seinen Jim Davis. Decknamen. Weißt du, die ganze Zeit hast du gedacht, das ist ein Weißer und jetzt kommt raus, das ist ein Schwarzer und er ist nämlich Miles Davis. Und der Erfinder des Jazz. Nein, der ist nicht der Erfinder des Jazz, aber... Vor allem, dann muss er sich bestimmt irischen Ressentiments gegenüber ihren auseinandersetzen. Genau. Wenn er ein Man of Color ist. Stimmt. Also er schlägt sich jetzt durch bis in die Osage Nation. Das ist Osage. Ostrich. Das ist so ein ehemaliges Indianergebiet und das ist ein bisschen eine komische Story. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass Attila da noch ein bisschen was dazu erzählt. Das ist nämlich so, das ist ehemaliges Indianergebiet und da wurde dann Öl gefunden und das Gebiet wurde absurd reich. Darf ich nochmal ein letztes Wort zu der Putzfrau sagen, weil tatsächlich ist die jetzt wieder gegangen und das ist so ein klassischer Fall von in so einem Film, wenn jemand so eigentlich nur so einen halben Zentimeter in die andere Richtung gucken müsste, um immer zu bemerken. Ich bin mir sicher, die hat nicht mehr gemerkt, dass wir hier sind. Ich habe gedacht, du beschwerst dich, dass die jetzt nur alibimäßig hier irgendwie kurz einmal den Wedel geschwenkt hat. Ist ja auch geil, dass sie hat uns bemerkt, denkt, dass wir hier alles ausräumen, aber das ist ja nicht ihr Job. Ja. Osage Nation, also das ist ein Gebiet, ehemaliges Indianergebiet, mit Öl absurd reich geworden und das ist so, dass die Indianer aber tatsächlich da für ihr Land bezahlt werden, also irgendwie, dass das dann von denen irgendwie gepachtet oder die Schiffrechte irgendwie verkauft werden und die Indianer in dieser Gegend absurd reich werden. Okay. Und dann nehmen sie ihnen aber das Geld mit ganz komisch, indem sie eben halt in den Geschäften allen möglichen Kram verkaufen, wieder ab, so ungefähr. Ne? Aber da sind sie selber schuld. Also da laufen Frage. Indianer dann im Anzug rum und trinken Whisky in der Kneipe und paffen Zigarre, also sind irgendwie super reich. Das sind Gott, jetzt werden wir abgeholt. Kommen hier die Kampfhubschrauber. Die Hubschrauber kommen. Und es ist irgendwie nicht so das Bild, das ich so von dem Verhältnis von Ureinwohnern oder der First Nation und den Siedlern habe. Aber in der Gegend war das offensichtlich so. Und ja gut, ich denke mir aber immer, keine Ahnung, wenn ich ja dann das Geld hatte, also da kann jetzt der weiße Mann wenig bis nichts dafür, wenn naja. Mit ihrem Geld umgehen. Ja, aber ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn du Leute mit Geld, also ich sehe auch irgendwo ein bisschen so Lottogesellschaften in einer gewissen Verantwortung, Leuten zu sagen, ey, du hast gerade 5 Millionen gewonnen, ja, das wenn du ja. dich jetzt nicht wehrst, stellen wir dir jemand an die Seite, der dich ein bisschen berät, was du mit deinem Geld machst. Ja, aber das wenn passiert ja. Wenn die Person fünfmal sagt, nee, will ich nicht, ich hau's auf den Kopf, gut, dann ist es deren Ding. Aber sozusagen, ich finde, da ist schon eine gewisse Verantwortung, Leute, die plötzlich sehr zu Geld gekommen sind oder die wir in dem Fall vielleicht kulturell nicht mit diesem, ich sag mal, normalen Kapitalismus-System, wie es dann im Westen beziehungsweise also in der also europäischen ja, Kultur rübergetragen worden ist. Das mag ja sein, aber Lotto wird vom Staat mitgetragen und damals sehe ich keine Verantwortung, quasi diesem Menschen das mitzugeben. Warum sollte denn das jemand machen? Wie heißt denn nochmal die Serie mit den Huxtables, über die man eigentlich nicht reden Dick darf? Weil, genau, die Cosby's, weil Bill Cosby doof ist. Aber da gibt es eine Folge, wo Sio mit Sio? Ja, wo er quasi von seinem Vater Geld kriegt, also Spielgeld, und dann aber sich selber quasi um seine Miete und seinen Klamotten und so weiter im Haus kümmern muss. Ja, und er gibt ihm quasi ein Packen Geld und nimmt es ihm dann so nach und nach wieder weg. Mhm. So ungefähr stelle ich mir das da ein bisschen vor. Ich meine, klar, du bringst denen erstmal das System des Kapitalismus bei, gibst ihnen Geld und nimmst ihn aber wieder weg. Ich glaube nicht, dass da wirklich ein großes Verständnis dafür da ist, was da gerade so passiert. Denke ich nämlich auch. Es gab ja auch so ganz krasse Systeme. Da gibt es ja diesen Song 16 Tons. Ja. Kennst du den? Genau. Tennessee Ford Williams, oder glaube ich. Wird auch x-mal gecovert. Und da geht's um, oder da singt ein Minenarbeiter, das halt jeden Tag irgendwie 16 Tonnen Kohle rausschippt. Und der erzählt dann auch von der Company Store. Und da habe ich mich mal eingelesen. Und was das ist, dass die Leute, die in so Minen gearbeitet haben, die haben keine Dollar gekriegt, sondern die haben, naja, so wie bei Disneyland, kriegen die halt Minengesellschaftsgeld. Und damit kannst du halt nur bei der Minengesellschaft zahlen. Vielleicht gehört dir auch die Ortschaft, dann zahlst du damit Miete und dein Geld. Und am Ende vom Monat reicht das Geld vielleicht nicht mal dafür aus, dann nimmst du noch Kredit auf und verpflichtest dich da noch länger zu arbeiten. Und deswegen heißt dann in dem Lied auch, ja, irgendwie, hey, Petrus, also St. Peter, ich kann auch nicht gehen, ich muss immer noch Geld der Company Store schuldig immer. Das habe ich, so, hab ich noch nie verstanden. Ich schulde meine Seele der Company Store. Aber ist das nicht ein bisschen das Geschäftsmodell von Uber? Das ist ein ganz schlimmes Geschäftsmodell. So. Naja, also ich wollte jetzt gar nicht so sehr darauf rumreiten, weil ich mich jetzt nicht wahnsinnig tief in dieses Gebiet eingelesen habe. Aber der Punkt ist, dass da eben relativ reiche Leute, die offensichtlich gar nicht so wahnsinnig viel für diesen Reichtum tun mussten, rumlaufen. Und jetzt kommt Elmer da und er hat ein paar Handlangerjobs. Er muss im Straßenbau arbeiten, die gerade fangen an, Straßen zu teeren, was halt super anstrengend, super scheiße bezahlt ist. Und das wirkt auf ihn halt auch ein bisschen befremdlich, glaube ich, an der Stelle. Verständlich. Und er ist ein gesuchter Verbrecher, also verhält er sich auch wie einer. Ne? Er sucht sich ein paar neue Banditen, denen er sich anschließt und diesmal planen sie jetzt einen Bankraub. Und der Bankraub läuft ungefähr so, dass sie um die Bank rumgehen, eines Abends und versuchen mit großen Hämmern hinten in die Rückwand ein Loch zu klopfen. Wie filigran und raffiniert. Nach dem geschmolzenen Silber hat er seine Lektion jetzt gelernt. Also zwei Stunden lang stehen sie da mit Hämmern und klopfen an. Also es ist auch so, das ist so Wildwest-mäßig halt. Ne? Ja, aber vor allem zwei Stunden lang hört bestimmt keiner mit nix, wurscht. Ich glaube, die waren selber auch ein bisschen verwundert, dass das keiner gehört hat. Und dann geht Elmer eben rein durch dieses Loch und fängt wieder an, sich an dem Safe zu schaffen zu machen. Also um es kurz zu machen, er legt die komplette Bank in Schutt und Asche, ohne aber den Safe aufzubekommen. Na, super. Naja. Die Bank war eigentlich eh nur so ein bisschen so eine Aufwärmübung. Eigentlich wollen die Banditen wieder einen Zug überfallen. Denn die wissen, dass die Kohle, die die Indianer für ihr Land bekommen, kommt per Zug. Also da ist irgendwie eine staatliche, da ist irgendwie der Staat noch involviert und keine Ahnung. Also irgendwie bekommen die viel Geld mit dem Zug angeliefert und das wissen die. Und jetzt legen die sich nachts auf die Lauer an die Bahngleise, geben wieder irgendwie Leuchtfeuersignale, damit der Zug anhält. Also Sekunde, die haben nichts rausgeholt aus der Bank, oder? Nein, nicht der Rede wert. Also sie haben ein bisschen Münzgeld halt aus den Kassen, aber nicht der Rede wert. Also sie halten diesen Zug an, schießen wieder ein bisschen in die Luft, stürmen den Zug, koppeln diesmal die Passagierwägen ab, fahren mit dem Zug ein Stück weiter, hat man ja auch schon mal so ähnlich, ne, bei unseren englischen Bankräubern, damit sie da ungestört arbeiten können. Und also haben nur den Zug und quasi einen Waggon, wo sie hier die kostbare Fracht drin haben. Fahren eine Meile weiter und wollen jetzt den Tresor bearbeiten. Stellen dann aber fest, also es hätte eigentlich, ich muss anders anfangen, es hätte eigentlich der auf Jahrhunderte der größte Zugraub der amerikanischen Geschichte werden können. Mhm. Ja, also wenn es wirklich hier diese Menge Geld, die da eigentlich hätte drin sein müssen, wenn sie die mitgenommen hätten, wären die in die Geschichte eingegangen. Aber das Geld war gar nicht drin. Es war eigentlich so ein bisschen der erfolgloseste Zugüberfall, denn es war nicht der richtige Zug. Der richtige Zug hatte nämlich Verspätung. Und der, den sie gestoppt haben, der hat eigentlich nur Menschen und Post transportiert und ein paar Fässer Bier und Whisky. Mm. Was jetzt nicht nix ist, ne? Also ich meine, naja, sie genehmen sich jetzt erstmal ein, ja, sie trinken erstmal ein, was ich auch mega finde. Ja, was willst du denn machen? Also sie machen, schlafen sie besoffen ein und werden angegriffen. Sie machen ein paar Fässer auf, verladen ein paar auf ihre Pferde und reiten mit knapp 46 US-Dollar an Beuten von dannen. Das ist nicht gelohnt. Und das ist schon damals nicht die Welt an Geld. Naja, also aber in der Vergangenheit hätte er mehr versprengt an so einem Überfall und jetzt hat er diesmal halt. Die Flucht ist super geplant, ja. Also sie legen 46 Dollar und 12 Liebesbriefe. Sie legen erst eine falsche Fährte Richtung Süden, biegen dann scharf nach Norden ab, aber sie sind sehr dilettantisch. Jeder Volldepp, der 2 Sekunden lang Fährtenlesen irgendwie in der Schule hatte, kann ihrer Spur folgen. Und deshalb ist ihnen das Gesetz auch sehr dicht auf den Fersen. Und es ist jetzt nicht so ganz. Paragraphen reitet ihn nach. Es ist nicht so ganz, also mir wurde nicht so ganz klar, wie genau das jetzt ausgeht. Aber es scheint so, als hätten die sich auch wieder so ein bisschen, vielleicht nicht offen verkracht, aber sich so ein bisschen gegen Elmer verschworen und wollen den auch so ein bisschen loswerden. Also ist so der Neue in der Gang, den kennt eigentlich keiner so richtig und den wollten sie so ein bisschen zum Sündenbock machen und haben. Jetzt kommen die Trennen wie auf Knopf. Und haben quasi dann auch dem Gesetz zugesteckt, dass der Elmer hier sich, wo er sich eben versteckt. Und so dauert es nur ein paar Tage, bis er dann in seinem Versteck, das ist ein Heuboden auf so einer Farm, bis er da gestellt wird. Und die umzingen diesen Heuboden. Elmer liegt oben sturzbetrunken und es kommt zu einem westernmäßigen Showdown, zu dem es ein paar unterschiedliche Überlieferungen gibt. Aber ich glaube, der Stand der Wissenschaft oder der Historienforschung sagt, es gab mindestens mal eine Schießerei. Geeinigt ist nur, dass er aus dem südlichen Fenster kotzte. Nein, es ist. Ist das Nördliche? Wir sind uns einig, dass er eine Kugel in die Brust bekommt und stirbt. Oha. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Da. Nein. Ein toter Körper. Das ist jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, ja? What? Also Elmer hat ja keine Familie in der Gegend, ne? Also okay. es gibt niemanden, der jetzt irgendwie Bock hat, ihn zu beerdigen. Es gibt keinen, der irgendwie Ansprüche auf so eine Leiche erhebt. Dies ist die Geschichte seiner Leiche. Ja, genau. Ernsthaft? Ja. Okay. Also es gibt niemanden, den man in die Entsorgungspflicht nehmen kann. Ein bisschen Panik steigt in mir auf, wenn ich ehrlich bin gerade. Ich hoffe, es wird eine Liebesgeschichte. Ich hab's vermisst. Bitte nichts einbalsamieren. Also die Entsorgung von so einer Leiche ist erstmal rein rechtlich das Problem von dem Farmbesitzer. Okay. Auf dessen Heuboden der gestorben ist. Der ist aber einigermaßen dankbar, dass der Sheriff ihn von dieser Pflicht befreit, weil er Elmer McCurdy mitnimmt. Ne? Also hier, okay. Die haben ihn erschossen. Aber also wenn der Besitzer des Landes, der könnte ihn einfach über den Zaun schmeißen und da. Oder muss der den als Mensch beerdigen? Also weißt du, was ich meine? Ich meine, dass er quasi zuständig wäre, weil es keine Familie gibt, dass er quasi, weil es auf seinem Land dann ist. Okay. Aber da das ein gesuchter Verbrecher war und den erschossen hat, ist das natürlich Quatsch, diese Regel, also dieses Gesetz. Die nehmen den natürlich mit. Okay. So. Damit geht die Pflicht, sich um Elmer zu kümmern, schließlich erst auf den Sheriff oder auf den Staat quasi über und der beauftragt dann den Bestatter Joseph L. Johnson in Pawhuska Und er ist ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet der Menschenbeseitigung. Gott, das klingt jetzt, als hätte er beim Pokerspielen gegen ihn verloren und irgendwie noch so, und er hat eine Leiche zu entsorgen, na gut. Fünf Asse, verdammt. Und also die Kosten für die Bestattung muss natürlich in Anbetracht der Situation, Elmer hatte kein Geld, er hat keine Familie, die muss natürlich auf Staatskosten erfolgen, klar. Aber nicht ganz so schnell. Der Bestatter Johnson beschließt, den Leichnam erstmal als Sicherheit einzubehalten. Also, nee, dass der wegläuft. Als Sicherheit gegen was? Naja, er hofft, dass ihn noch jemand beansprucht, dem er dann irgendwie quasi die vollen Kosten irgendwie auch. Ah, dass doch noch Familie auftaucht, die sagt, ja, hier, wir zahlen was. Aufdrücken kann. Ich weiß nicht, warum man nicht dann das Geld vom Staat einfach nimmt. Das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich könnte er aus so einer Familie, da könnte er wahrscheinlich mehr. Ja, eben. Könnte er wahrscheinlich mehr weg. Rausbrechen. Ne? Also der hat den dann präpariert, er hat eine Autopsie durchgeführt, er musste den lagern, er musste den reinigen und so weiter und so weiter. Also da kommt ein bisschen was zusammen. Und eigentlich ist es witzig, das Einbehalten von Leichen als Pfand in genau so einer Situation ist eigentlich nach einem Präzedenzfall verboten. Also es gab 1700 schon mal Bestatter, der sowas gemacht hat. Das ist eigentlich gesetzlich verboten. Die muss ja irgendwo lagern. Ich wollte gerade sagen, man ist ja nicht irgendwie wie in so einem Pornshop und da liegt da noch eine Leiche im Eck. Ich kann dir höchstens $5 dafür geben. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich überlegt, ob er nicht irgendwie aus quasi so, er sollte so sterben, wie er gelebt hat und dann einfach die Leiche zu sprengen? Ja, ich glaube schon, aber ist eine gute Idee. Ja, aber lieber nicht, als mit 2 Stunden mit dem Hammer drauf zu klopfen. Also was da jetzt freilich noch hinzukommt, ne, dass Elmer ist zwar unter vielen Namen nicht bekannt, ja, und die Story geht durch die Zeitung und die Schießerei und so, das ist alles eine Sensation, aber so man weiß eigentlich gar nicht genau, wer er eigentlich ist. So, ne? Mhm. Er war zwar ein gesuchter Verbrecher und er hatte da irgendwie einen Decknamen und keine Ahnung, aber wo er jetzt herkommt oder wer er ist oder so, das weiß keiner. Und die Geschichte macht natürlich eine gewisse Welle, ja, mit dieser Schießerei auf der Farm und der Sheriff hat da einen erschossen und es war ein Zugräuber und Banküberfall. Eine lokale Welle. Ja, so eine kleine Welle, okay, halt. Ja, regionale Lokalpressewelle. Und als jetzt dann auch rauskommt, dass der Typ bei diesem Bestatter liegt, sind die Leute natürlich erstmal neugierig. So, ne? Die können wir mal ausstellen. Ja, also tendenziell, also ja, das mag ja sein, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es zu der Zeit schon noch so viele Leichen gibt, so dass das jetzt nichts Besonderes ist. Kommen Sie. Also eine Leiche an sich. Aber selbst mit jetzt Schießwechseln, also das ist jetzt, wir müssen nochmal ins Gedächtnis rufen, der Wilde Westen, wie er mit Billy the Kid und Co. bei uns im Gedächtnis ist, dass eigentlich gefühlt alle 24 Stunden mindestens 3 Schießereien sind. Ja. Das ist komplett vorbei. Dahin. Das heißt, die Menschen lechzen quasi nach dergleichen und er ist jetzt. Aber ich finde Schießwechsel ein schönes Wort. Schießwechsel. Naja, es ist natürlich so, die ganze Geschichte ist halt so eine Sensation. Ne? Es ist der Kriminelle, ja, der Bankräuber, der Zugräuber. Ein auch Schurke. Auch wenn er irgendwie keine $100 an Gewinn damit gemacht hat irgendwie. Ne? Aber er wird dann irgendwie in einer großen, im großen Western-Showdown wird er erschossen. Das ist schon eine Story halt. Ne? Also okay. Würdest du auch, gerade da der Wilde Westen vorbei ist, findest du das natürlich bemerkenswert. Wenn jetzt Hans Meisel ihn interviewt hätte, hätte er gesagt, wen haben sie denn erschossen? Den Bankräuber. Den Bankräuber. Er wird jetzt mit von dem Johnson mit Arsen einbalsamiert. Das hat man wohl damals so gemacht, ja, damit er länger frisch ausschaut. Aber das ist ja nicht gesund. Das ist nicht gesund, aber das ist dem Elmer ziemlich egal. Warum? Puh, ja, ich weiß nicht. Und der Johnson zieht ihm auch erstmal irgendwie frische Klamotten an. Ein Nachthemd? Nee, er wählt erstmal so einen Hobo-Look, ne? So einen Landstreicher. Also, boah, aber bitte mit Bündel und einem Stab. Ziemlich original eigentlich. Büchse ist das ohne nicht, drin. Wie heißt denn Derelict, die Modeline, die quasi vorgestellt wird bei Zoolander, die auch so den Hobo-Look hat? Weiß ich nicht. Wisst ihr nicht? Das ist doch der Gag, dass der Will Ferrell, der Bösewicht, dann so eine Modenschau macht, wo eigentlich alle aussehen wie Penner. Okay. Und dann so tut, als wenn es der neue geile Trend wäre. Nee, das ist lange her. Ich kann mich nicht erinnern. Also er wird jetzt da dann auch schon von dem einen oder anderen irgendwie in Augenschein genommen. Es kommt dann sogar irgendwann mal der Elmer als Klempner beschäftigt hat vorübergehend und der kann ihn zumindest jetzt mal so identifizieren, mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, ob der die ganze Story kannte, aber der weiß, okay, der kam irgendwie aus New York, der hatte irgendwie einen falschen Namen. Aber es ist nicht so, dass wenn er auch nur annähernd andeutet, dass er den kennt, dass er dann sofort derjenige ist, der ihn mitnehmen muss, nein. Ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen, was mein Input gewesen sein könnte für diese Folge und gerade bin ich ein bisschen auf diesem Zug von das alte Sierra-Spiel namens Gold Rush, aber das passt nicht in die Zeit rein. Nein, es war dein Hinweis bei einem Podcast, über den ich jetzt gerade nicht sprechen möchte, weil du es eh noch tun wirst. Da hast du was gesagt von wegen, dass das die rechtliche Lage bei einer Leiche relativ kompliziert ja, ist. Ja, ja, ja, ja. Du da, da kümmere ich dann nochmal kurz drauf zurück später. Also ich weiß das nur von Deutschland und auch nur da so halb seit, deswegen. Ja, also ich kann's dann am Ende auch nur grob und nur für Deutschland sagen, wie es jetzt 1900 in den USA war, weil jetzt auch nicht hundertprozentig, außer jetzt so tief, wie ich es hier mitgebracht habe. Aber ich weiß gar nicht, welchen Podcast du meinst. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist, dieser Fakt ist entbehrlich. Nach einiger Zeit gesetzt sich Elmers alter Komplize Walter auch zu ihm ins Schaufenster quasi, weil der dann auch, haben wir ja schon erfahren, also da habe ich vorgegriffen. Leichenbestatter Schaufenster mit Leichen drin so. Ich habe eher so den Klassiker, so normal, es gibt ja so Babyblutkästen, die da so nebeneinander sind. So stelle ich mir das vor, nur mit Erwachsenen. Die du auch mal streicheln und mal ihrer. Also ich habe jetzt gedacht, so die Schaufenster. Leiche dahin gehört mir. Schau mal, Mama. Das machen wir auch mal bei dir. Nee, ich hätte lieber das. Ja, ja. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Also Walter gesetzt sich auch für eine Weile zu ihm, aber der wird dann recht schnell tatsächlich von seiner eigenen Familie beansprucht und dann auch zu Hause begraben. Nach 6 Monaten stellt Johnsons Sohn fest. Nach 6 Monaten? Ja. Hä, aber also wie viel Arsen haben die denn auf den draufgeschmiert? Ordentlich. Genug. Alter Vater, wie schaut denn der aus nach 6 Monaten? Oder stell dir mal so ein Tinder vor, wo du dann so. Leichentinder? Ja, ja. What? Nein, Linda? Ich hab neulich einen Artikel gelesen, dass, ich glaube, das Tier in München war. Leichendaten illegal ist, ja, das kann sein. Ja, nee, dass die Tiere, die zur Adoption stehen, in Tinder reinklöppeln. Das ist ein typischer Fall von, ich finde es eigentlich schade, dass die Putzfrau jetzt weg ist, weil stell mir vor, die hört jetzt mit, was wir gerade reden. So völlig. Seid ihr wahnsinnig? Nach 6 Monaten stellt. Vielleicht ist sie deswegen nicht mehr da. Stellt Johnsons Sohn fest, dass Elmer so steif ist, dass er von alleine stehen kann. Wer hätte es gedacht? Nach 6 Monaten. Und ihr könnt euch vielleicht. Aber wie kommt er denn da drauf? Wie kommt er denn auf die Idee, mal zu schauen, wie steif diese Leiche jetzt ist? Wenn die da so rumsteht. Krankes Schwein. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was das jetzt bedeutet. Dass sie ihn hinstellen. Also sie stellen ihn jetzt bei dem Bestatter in so eine Ecke, drücken ihm noch so ein Fake-Gewehr in die Hand. Sag, was ist das? Unser stiller Butler. Und ziehen ihm nochmal irgendwie andere Klamotten an, die er dann, glaube ich, die Klamotten, die er bei der Schießerei tatsächlich auch getragen hat. Und er hat natürlich auch längst schon den coolen Spitznamen. Cousin Ed? Er ist jetzt The Embalmed Bandit. Oh, ja. Wie heißt denn die Mumie in Day of the Tentacle? Heißt die nicht einfach Mami? Nee, die hat den Namen. Ich glaube, die heißt irgendwie, das ist, glaube ich, doch, die heißen doch alle, das ist ja die Familie Edison, die heißt doch dann heißt irgendwie Fred, Ed, so, Ned. Ja. Oder heißt er Ned? Ja, kann sein, irgendwas ist da. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, die Würde des Menschen ist sehr wohl antastbar. Witziger Sidefact, das Wort Kadaver lässt sich quasi übersetzen mit der nicht stehen kann. Dann ist es keiner mehr. Witzig. Also die überlieferten Geschichten aus der Zeit besagen, dass Johnson Eintritt verlangt, um dass man den einbalsamierten Banditen sehen kann, was ich sofort unbesehen glauben würde. Und es gibt andere Geschichten, die besagen, dass der junge Johnson... Vor allem auch Leichenbestatter und Kuriositätenkabinett. Da will ich hin. Es gibt andere Geschichten, die besagen, dass der junge Johnson, also der das mit dem Hinstellen rausgefunden hat, dass der Elmer auch auf Rollerskates mal stellt, weil, warum nicht? Sind wir wieder bei Death of the Tentacle, wo es die Mumie auch auf doch Rollerskates packen musste, damit es... Wobei wir ja gelernt haben, ne, wenn der Fuß steif ist, kriegst du da gar nicht so richtig einen Schuh dran. Ja. Die Mumie heißt Ted Anteil. Ah, Ted war's, ja. Naja, es ja, soll gut, wohl... Ja, aber ist ja die Frage, wenn du so Schnürschuhe ja, hast. Ja, vielleicht kann man das einfach so rumbinden, ja. Es soll wohl auch in Pahuska so eine Art Mutprobe unter den Jugendlichen gewesen sein, dass man nachts Elmer einen Besuch abstattet. Dominik hat sich gerade schon über die 6 Monate beömmelt. Dann würde ich jetzt freuen zu erfahren, dass das 6 Jahre lang so geht. 5. Oh Gott. Bis ins Jahr 1916. Laut Johnson kamen Tausende in der Zeit, darunter unzählige Karneval- und Sideshow-Betreiber, die auch den wirklich kaufen wollten. Aber Johnson ist natürlich ein ganz integrer Menschenkompostierer und behält die Leiche. Aber also, jetzt nochmal, man kann ja nicht einfach, der verwest ja. Ist ja nur mit Arsen behandelt. Der ist schon einbalsamiert, ne? Das ist wie eine Mumie, fast nur halt ohne das Gewickel. Aber das muss man ja gewollt haben, dass er jetzt dann in diesem, das war, weil er immer noch gedacht hat, dass jemand kommt. Also ich greife jetzt den Fakt mal vor, aber der hat so viel Arsen in den reingepumpt, dass der selbst nach 60 Jahren noch giftig war für die Leute, die ihn berührt hätten. Okay. Also und das hält, glaube ich, so einen Verwesungsprozess unter Umständen auf. Das ist ja auch eine ganz heiße Sache, weil ich mal auch Arsen mit ist Leuten, ganz heiße Sache. mich unterhalten habe, wie das ist, wenn jemand beerdigt wird in Deutschland, wie lange dauert es, bis da was passiert. Und das kann von sehr, sehr schnell gehen, wenn du sehr luftigen Boden hast. Oder das kann auch sein, dass das 30 Jahre nahezu nichts passiert, wenn du so am besten so einen lehmdicken Boden. 30 Jahre nahezu nichts. Dann, naja, wenn da halt das Wasser drin steht, dann kann auch einfach sein, dass da Luftabschluss ist und dann verwest er einfach so gut wie nichts. Und dazu kommt, wenn die Leichen einbalsamieren, also wirklich auch so behandeln, dann, dass die da wirklich bei der Beerdigung noch frisch aussehen, dann ist das super scheiße für die Umwelt. Also dann. Es gibt da eine YouTuberin, die. Ja, also, die kenne ich. Ask a Mortician, glaube ich. Ja, genau. Macht die so eine Reihe. Da spricht die eben über Bestattung. Und die spricht sich auch aus für so eine Art natürliche Bestattung sozusagen, dass du so zerlegt wirst und dann im Endeffekt in der Natur zerstreut. Also das habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Es gibt tausend Varianten, was irgendwie ökologischer ist als das, was wir machen. Ja. Das ist ja auch, also meine Tochter schaut zum ersten Mal in ihrem Leben den König der Löwen und da erklärt der Mufasa ja, dass es der Kreislauf des Lebens ist, dass die Löwen eines Tages sterben und dann zu Gras werden. Das Gras wird wieder von den Gazellen gefressen und so weiter und so fort. So, und er sorgt dafür, dass dieser Kreislauf des Lebens, mir hat jemand gewunken gerade, Kreislauf des Lebens halt erhalten bleibt, im Gegensatz zu Scar, seinem bösen Bruder, der hemmungslos einfach jagt. Shoutout übrigens zu dem Typen, der Jeremy Irons und Scar früher gesprochen hat. Es ist eine unvorstellbar gute Synchronisation der Scar in König der Löwen. Aber als Philipp gerade den YouTube-Kanal geplagt hat, ist mir wieder der Bestatten Haude eingefallen. Ein sehr schöner Podcast, der, glaube ich, eingeschlafen ist. Den hast du doch als einen der Podcasts genannt, den du wieder haben möchtest. Ja, ich glaube, der ist tatsächlich irgendwie tot. also der Podcast, nicht die Beteiligten. Das fand ich sehr schade, weil ich das wirklich gerne gehört habe. Es waren sehr schön gemacht, sehr schöne Themen, sehr schön das Thema Tod enttabuisiert. Kann man auf jeden Fall auch nachhören, auch wenn es jetzt halt nicht weitergeht. Also, 1916. Johnson behält die Leiche. Es könnte ja vielleicht wirklich noch jemand kommen und außerdem ist es ja Bedarf eine stetige Einnahmequelle, vermute ich. Ich glaube, dass das seine Hauptmotivation war. Ja. Ja, wobei Tausende jetzt auch nicht so viel ist über 5 Jahre. Also ist ja die Frage, ob es eher Zehntausende sind. Ja, ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, was der an Eintritt genommen hat. Und ich meine, der hatte ja eigentlich ein Hauptgeschäft, das jetzt nicht unbedingt Leichen ausstellen war, sondern Leichen beseitigen. Ja, aber ist auch die Frage, juckt sich, wenn der eine Typ da halt irgendwo in der Ecke von deinem Zimmer rumsteht. Im Oktober 1916 kommt dann ein Charles Patterson, der Inhaber von Patterson's Carnival Show. Mit seiner Katze namens Findus vorbei? Nee, aber der behauptet, dass Elmer sein längst verloren, oder sein lange verloren geglaubter Bruder wäre. Ja, ist klar. Deswegen muss er auf meinem Wanderzirkus mit. Ist glatt gelogen, aber Patterson fädelt das geschickt ein, weil er nämlich nicht direkt zum Bestatter geht, sondern zum Sheriff und dem erst die Geschichte erzählt und dann quasi mit dem Backup vom Sheriff zum Bestatter geht und dem so ein bisschen mehr Nachdruck verleiht quasi und dem Johnson bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als diese Ente zu glauben und die Leiche herauszugeben. Oh, sag mir bitte nicht, dass die jetzt irgendwie durch die Lande ziehen, alle doch, Leute touchen den an und irgendwie vergiften sich alle. Nein, ganz so schlimm wird's nicht. Okay. Aber also ich nehme an, dass dieser Patterson auch ein hübsches Sümmchen Geld hinterlässt, als er den mitnimmt und dann den mumifizierten Outlaw in einen seiner vielen Waggons packt. Witzig, Leichendiebstahl ist ja ein Ding eigentlich, ne? Auch durch die Geschichte, ne? So Body Snatchers und so, das gab's ja immer irgendwie, dass Leute Leichen, gerade in der Zeit, wo die Menschheit viel über Anatomie gelernt hat und so in der medizinischen Ausbildung Leichen gebraucht hat. Das ist ja ein großes Ding, aber auf so eine Art und Weise habe ich das noch nicht, ist mir das noch nicht begegnet. Aber hat man das nicht sogar schon mal in Folgen, dass Mediziner sich da immer Leichen beschafft haben über hat man sicher schon bei Lister, glaube ich, stimmt, hatten wir das Thema mal. Aber das Thema Body Snatchers hatte ich auch immer mal noch so auf der Agenda, weil das auch ein echt krankes Geschäft teilweise auch war. Also wirklich krank. Kaum 2 Wochen später hat Elmer McCurdy in Texas seinen ersten Auftritt sozusagen. Denn er tourt jetzt als der Oklahoma Outlaw. Stand-up-Comedian. Er ist ein bisschen nervös, weil sich den Text nicht merken kann. Er ist immer total steif auf der Bühne. Alles drei sehr gute Punkte. Sehr gute Punkte. Er tourt jetzt als Oklahoma Outlaw durch die USA. Oh Gott, bitte sag mir nicht, dass ihm so eine Sprachbox irgendwo noch dran geklebt haben und dann immer so blöde Flachwitze erzählt. Ja, so. Nee. Weil in so einem Restaurant drin steht so, hier sind die besten Burger, jenseits von Oklahoma. Nee, also seine Spur verliert sich jetzt auch so ein bisschen. Ich gehe davon aus, dass er so, also nicht ich bin auf diese Zahl gekommen, sondern den Autoren, den ich gerade vergessen habe. Wir beide gehen davon aus, dass er immer in der Saison ungefähr 6000 Meilen zurückgelegt hat und er war jetzt dann da so mit der Carnival Show wahrscheinlich von 1916 bis 1922 unterwegs. Er hat also eine Strecke ungefähr zurückgelegt, also nur durch die USA, aber es ist eine Strecke, die hätte ihn 1,5 Mal um die Erde geführt. Okay. Die, also sie haben jetzt 6000 Meilen. Habt ihr den Film Swiss Army Man gesehen? Ganz kurz, bevor du da weiter... Den habe ich noch auf der, nee, auf der Watchlist. Nee, noch nicht, aber eine Frage. Du sagtest 6000 Meilen in Summe oder pro Jahr? Pro Saison. Ah, und dann so lange. Okay, jetzt. Das haut, glaube ich, immer noch nicht ganz hin, aber sie sind, glaube ich, auch im Winter dann irgendwie teilweise rumgereist. Und also grob. Okay, ganz Film grob. Swiss Army. Ihr müsst diesen Film anschauen. Ja, den habe ich noch auf der Liste. Also das ist tatsächlich so, dass Daniel Radcliffe das seine Liebe für Independent-Filme ja gefunden hat, nach den Harry Potter-Teilen. Gut, ich glaube, der muss sich halt massiv befreien von und dieser. Und das ist einer der ungewöhnlichsten und faszinierendsten Filme, sofort, die ich jemals gesehen habe. Ist wirklich, also Anything You Have Ever Seen. Und Paul Dano, der ein absolut fantastischer Schauspieler ist, unter anderem aus There Will Be Blood, ist im Prinzip gestrandet auf einer Insel und findet dann eine Leiche, die quasi also von Daniel Radcliffe gespielt wird. Und dann ab da wird's absurd, weil diese Leiche ihn dann quasi begleitet. Und es wird auch, also zu sagen, die interagiert auf gewisse Arten und Weisen und es wird zunehmend surrealer, ohne dass wirklich am Schluss aufgelöst wird, was jetzt echt ist und was nicht echt war. Aber es ist ein extrem empfehlenswerter... So, aber es steht im Raum, dass das in seinem Kopf nur passiert, oder was? Es steht im Raum, dass es nur im Kopf passiert, aber es spricht auch, also, ja, keine Ahnung. Ist völlig, eine dieser Filme ist es eigentlich uninteressant, ob das echt ist oder nicht, aber es ist eine Gesamterfahrung und ich hatte eine hohe Erwartungshaltung und die wurde mehr als erfüllt. Wo kann man den denn gucken? Weil den will ich wirklich schon lang gucken. Also tatsächlich kann ich dir an dieser Stelle empfehlen, einen Premium-Account bei Letterboxd abzuschließen. Da kannst du nämlich dann eingeben, welche... Ist nicht doch diese werstreamt.es? Ja. Oder das. Genau. Ich finde das raus für dich. Okay, also Elmer tourt jetzt quasi als... Wie schön, dass... es tut mir leid, aber Wikipedia-Artikel. Daniel Radcliffe, Darsteller der flatulierenden Leiche. Also Leute, wir gucken jetzt mal hier ins Handy, während... Naja, ich habe ja gesagt, ich schaue nach. Amazon Video. Wenn Jürgen hier seine mühsam vorbereiteten Notizen vorliest, da müssen wir mal drüber reden. Da muss ich mal ein ernstes Wort mit euch reden. Aber nicht live. Das wird für euch live sein. Da klippt das dann nämlich. Der Red Clip. Also, er ist jetzt in so einer Sideshow-Act quasi unterwegs. Ne? Es gab in den USA so diese 10-für-1-Attraktionen, wo du halt irgendwie einmal Eintritt zahlst und dann gab es irgendwie so ein kleines Kuriositätenkabinett, mehr oder weniger. Und die sind oft dann mit Zirkus oder mit Vergnügungsparks oder mit irgendwie sowas unterwegs gewesen. Ja. Ne? So die Sideshows halt. Und mit ihm sind da auch viele Billy the Kids oder Sitting Bulls unterwegs, die aber halt in der Regel alle fake sind. Yeah. Ne? Also entweder sind es echte Leichen mit falschen Geschichten oder es sind falsche Leichen mit falschen Geschichten. Es ist eigentlich egal, solange die Kohle stimmt. Und gerade deswegen ist Elmer was Besonderes, weil der hat, er ist echt eine Origin Story. Er ist echt TM. Ich wollte sagen, der ist echt mega unerfolgreicher Verbrecher, aber er ist echt. Und ich meine, dass das ein großes Ding ist, das hatten wir ja schon mal in unserer Zirkusfolge, ne? diese Art der Unterhaltung. Und gerade als 1869 die Eisenbahn Ost mit West verbindet in Amerika, ist die große Zeit von dieser Art Geschäft. Hm. So, da geht es wirklich dann durch die Decke und es ist auch jetzt 50 Jahre später noch nicht wieder weg. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein Aufkommen der Massenmedien, könnte jetzt streiten, ob das jetzt schon eins ist oder so, aber so Zeitungen und so Zeitungsnetze, die sich aufbauen, dass die da massiv zu so Legendenbildungen und auch so Ruhmfoto-Sachen vor der Eisenbahn war dann so die Telegrafenlinie und so, also da verbreiten sich Informationen schneller und genau. Und also es gibt dann große Shows wie die Billy the Kid Wild West Show, die wir ja vorhin auch schon mal hatten. Oder Sarah Bernhardt hat ja auch damals, also gut, das ist schon ein bisschen früher, glaube ich, dass die da so einen großen Siegeszug dann hatte. Und die sind mit 20 und mehr Eisenbahnwaggons unterwegs. Ne? Also das sind irgendwie Riesenshows mit ganz vielen Attraktionen und Zelten und Darstellern und hinter den Kulissen Leuten. Also es ist riesig. Und im Jahr 1922 kauft ein gewisser Louis Sonney den mumifizierten Leichnam von Elmer Und kaufen ist vielleicht ein ganzes richtige Wort. Es ist eher so ein Kredit wird nicht zurückbezahlt, also behalten wir die Leiche in Sicherheit, Geschäft. Da okay. sind wir wieder. Und dieser Louis Sonne ist eine interessante Figur. Der war mal Polizist, kam dann zu $5,000, als er zufällig einen berühmten Zugräuber-Ding festgemacht hat. Also war wirklich so eher so ein Zufall. Hey, und, wir bist nur, ja okay, du hast mich, was? Und das war halt das Kopfgeld, das auf den ausgesetzt war und das hat dann der Polizist bekommen. Und das ist scheiß viel Geld damals. Scheiß viel Geld und der hat dann seinen Job an den Nagel gehängt und hat seine eigene Karneval-Company damit gegründet. Was? Das ist super geile Story. Aber also angefangen hat er erst mit einem Kurzfilm. Er hat einen Kurzfilm produziert, der hieß I Captured Roy Gardner. Also über den Verbrecher, den er gefangen hat. Und dann hat er sich noch, selber wahrscheinlich vom größten Schauspieler der damaligen Zeit spielen. Wahrscheinlich kauft er noch die Distributionsrechte an ein paar weiteren so Crime Story Filmen irgendwie. Und er ist halt ein wahnsinnig guter Verkäufer. Also die Typen, die beim Karneval vorm Zelt stehen und die Leute anschreien so und dann in das Zelt quasi verargumentieren, das kann er wahnsinnig gut. Und deswegen läuft es für ihn halt brutal gut. Ja? Also er tourt erst mit seinen Filmen. Das läuft gut und dann hat er gerade wieder ein bisschen Geld beieinander und dann kauft er 150 Wachsfiguren und eröffnet das Louis Sonne Wax Museum of Crime. Ein absoluter Kassenschlager. Ja. Wo sind wir jetzt gerade in den USA dann? Weil ich mein Gefühl ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen hin und her. Weil ich stelle mir gerade vor, wie das in Arizona aufmacht. Also die sind schon keine Klimaanlage. Die sind schon hauptsächlich im Westen. Der ist, glaube ich, in L.A. angesiedelt. Aber also das sind Fahrgeschäfte, ne? Die Touren, also mitunter durchs ganze Land. Ja, ich denke mal, aber also ich meine, Klimaanlage ist ja noch nicht so. Wachsfiguren ist halt wirklich irgendwie maximal ungeil. Mir fällt auf, dass Fahrgeschäfte nicht das richtige Wort ist. Da denkt man an was anderes. Es ist ein fahrendes Geschäft. Und diese Wachsfiguren, das ist dann schon auch was, das eher auch tatsächlich mitunter statisch wird, aber das ist dann so, wenn er gerade nicht irgendwie eine Auswahl davon mit einem Zirkus irgendwie umherfährt, dann positioniert er die in einer alten Lagerhalle oder er mietet sich quasi leerstehende Räume in Städten und macht dann da so Pop-up-Museum quasi, ne? Also vorübergehend stellt da irgendwie seine Wachsfiguren rein, macht dann manchmal so Späße, wie dass er in einen Raum auf die eine Seite stellt er Präsidenten und auf die andere Seite stellt er irgendwelche Verbrecher und findet er wahnsinnig lustig. So, warum, gibt keinen richtigen Grund für, aber fand er halt wahnsinnig lustig. So, solche Dinge macht er und das hat alles einen recht großen Erfolg. Und eine der Hauptattraktionen ist Elmer, den er dann oft auch in so einem eigenen Zimmer irgendwie zeigt, ja, irgendwie so ein bisschen hinterzimmermäßig, weil der halt wirklich echt ist, keine Wachsfigur, sondern ein Original zwischen den ganzen Pappkameraden. Und natürlich erzählt er auch eine Story, die ein bisschen aufgebauscht ist. Herr Schmidt, Sie melden sich. Es gibt niemanden, der moralische Bedenken anmeldet. Also ist es irgendjemand jetzt im Lauf dieser ganzen Zeit mal die Hand gehoben und gesagt, hallo? Warum? Nein. Okay, alles klar. Nein. So. Nicht, dass ich wüsste. Ethische Probleme werden erst später geschaffen, wo keine sind. Naja, aber hast du heute ethische Probleme, wenn du irgendwie eine ägyptische Mumie von Museum zu Museum weiter vertickst? Naja, die ist ja vor 12.000 Jahren gestorben. Ja, und der ist halt vor 20 Jahren gestorben. Und dann hat er noch so ein unstetes Leben gehabt und war kein guter Mensch. Und wir müssen ja nicht drüber diskutieren, dass das trotzdem heute nicht mehr ginge. Ähnlich wie Nachthemden ist das Ding. Es ist mit den Nachthemden verschwunden. Der Vergangenheit. Darauf können wir uns einigen, ja. Aber Elmer ist tatsächlich, der macht das ganze Geschäft auch zum Kassenschlager. Also viele kommen extra deswegen dahin. Egal, ob die Story jetzt irgendwie ein bisschen was dazu erfunden wurde oder nicht. Und überhaupt sind in der Zeit auch in den USA einige Mumien unterwegs. Die sind sogar so gefragt, dass es eine extra Firma in Boston gibt, die falsche Mumien baut. What? Also, das ist ein großes Ding scheinbar. Und es gibt auch einige, die einfach nicht beanspruchte Tote sind, so wie Elmer, ne? Die dann halt frei erfundene Geschichten irgendwie kriegen und dann touren, aber es sind manchmal auch einfach Fake-Mumien. Und bis 1927 tourt Elmer jetzt so auf diese Weise durch die USA. Am Ende sind es mehr als 10 Jahre. Und dann wird Sonny ein bisschen ruhiger, der ist selber auch nicht mehr so viel unterwegs und dann stellt er ihn quasi fest in so eine Dauerausstellung in L.A. Und eigentlich nur, also Dauerausstellung eigentlich auch so ein bisschen abseits davon, er ist dann nicht mehr so wirklich im Zentrum und nur wenn er wirklich Geld dafür kriegt und genug Geld dafür kriegt, packt er Elmer nochmal und geht mit ihm quasi als Soloakt auf Reise. Auf Kindergeburtstagen zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder auf das Transcontinental Foot Race im Jahr 1928. Moment, läuft denn Marathon mit, oder? Nein, wie geil. Das wäre saugeil, aber Also dieses Foot Race ist so ein, das ist ein bisschen wie unsere, hat mich sehr an unsere Tour de France Geschichte erinnert. Das ist so ein Marketing-Ding und weniger eine Sportveranstaltung eigentlich. Also das hat sich ein cleverer Marketer ausgedacht. Er veranstaltet jetzt einfach mal ein Rennen zu Fuß von West nach Ost, also von, da braucht man Leiche, von LA nach New York, und du brauchst halt Attraktionen drumherum, damit die Leute da auch wirklich hinkommen und sich das anschauen und Geld erlassen. Das und größte Wollknäuel der Welt auf dem Weg. Ja, so Zeug, ne? Und also dieses Foot Race, da will ich jetzt gar nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil das ist so groß, das hätte eine eigene Folge verdient und so absurd, ja. Das geht 84 Tage lang über 3400 Meilen entlang der Route 66. Und es ist total übel organisiert, es sterben Teilnehmer, der Organisator ist super fishy, und von 200 Teilnehmern kommen nur 50 irgendwie ins Ziel am Ende. Also es ist eigentlich eine eigene Folge. Und aber warum ich das jetzt erwähne, ist, weil neben diesem, also der Spitzname davon ist das Bunyan Derby, und neben diesem Bunyan Derby reist so eine kleine Zeltstadt an Merch-Verkäufern, an Sideshow, an Attraktionen, an allem möglichen Kram halt mit. Quasi so als mobile Sehenswürdigkeit. Und mittendrin ist Elmer McCurdy, der mit Louis Sonnys Sohn diese ganze Reise mitmacht. Die richtige Frage an der Stelle ist die ganze Reise. Nein, nicht die ganze Reise, denn interessanterweise, als sie durch Oklahoma kommen, wird der Fuß lahm. Stellen sie Elmer nicht aus, weil sie Angst haben, dass in Oklahoma ihn jemand erkennen könnte, okay, und claimen könnte. Und deswegen, mal wieder. Und deswegen verstecken sie ihn für die Zeit, wo sie in Oklahoma unterwegs sind. Fand ich auch witzig. Und am restlichen Rennen ist Elmer tatsächlich oft auch wirklich das Zentrum der Aufmerksamkeit, also vom Rennen und dem Sport abgesehen, wie wir aus vielen Zeitungsartikeln einfach wissen. Also das ist oft wirklich so, dass er dann auch in den Medien gelandet ist, weil es irgendwie eine große Attraktion war. Und sein größter Konkurrent war wohl ein Schwein mit 5 Beinen, was ich auch mega spektakulär finde, aber also Elmer war interessanter als das Schwein. Ah, jetzt meine saubere Frage, gibt es das echt? Also ich meine, ich habe noch nie irgendwie ein Tier gesehen mit mehr als 4 Beinen. Ne, mit 2 Köpfen und so, das gibt es schon öfter mal. Also dass die leben ist... öfter ist jetzt vielleicht... Ist relativ. Die leben halt nicht lange. Das ist eine relative Angabe, aber auch Männer mit mehreren Penissen sind jetzt keine super seltene Sache. Selten, aber nicht ausgeschlossen. Selten. Er macht weiterhin gutes Geld. Nur nicht in Oklahoma. Er macht gutes Geld, und aber so ab 1930 rum lässt die Nachfrage nach so dieser Art von Unterhaltung so ein bisschen nach. Also das Niveau steigt. Sideshow, Freakshow, das ist nicht mehr so en vogue, ja, wie es mal war. Und Sonny bemerkt natürlich diesen Rückgang in den Besucherzahlen und hält so die Augen ein bisschen offen nach neuen Feldern, in denen er irgendwie Geld verdienen kann. Und eins dieser Felder ist der Exploitation-Film. Aber stell dir mal vor, die Story geht einfach bis 2021 weiter, und der Jürgen meint dann: Guckt mal da drüben, seht ihr dieses flauschige Sofa? Das ist kein Sofa, hebt mal die Decke runter. Das ist wie die Folge von den Simpsons, wo der Mr. Burns seinen Teddy wiederfindet und du dann irgendwie in die Zukunft reinblickst und schon längst der Affen passiert ist, ja, und der Burns und der Smithers hier schon Roboter sind und immer noch dem Teddy hinterher jagen. Ja. Bobo, der Teddy. Bobo. Ihr seid jetzt ein bisschen über meinen Exploitation-Film hinweggegangen. Ja, weil ich Angst habe. Du hast Angst. Auch da einmal mehr habe ich Angst. Dominik, erzähl doch mal, was ist ein Exploitation-Film? Naja, das ist ein bisschen so Gore, oder? Also tatsächlich gibt es ja Sexploitation, das ist dann quasi übertriebene Gewalt und übertriebener Sex. Und Exploitation ist quasi aus meiner Sicht einfach so ein bisschen so gewaltverherrlichende Filme und halt irgendwie so B-Movie. Ja, ich glaube, am Anfang gab es diese Unterscheidung noch nicht. Also es war tatsächlich Gewalt und Sex waren so zwei Merkmale hauptsächlich, und es war oft auch relativ billig produziert. Und da gab es die ganzen Unterkategorien nochmal, auch mit Blaxploitation, also, mit vor allem People of Color als Hauptdarsteller. Also das ist gerade so, dass dieses Genre gerade so einen Aufschub erlebt. Ich meine, Film ist insgesamt ja als Medium noch nicht so arg alt, und dann kommen halt welche, die ja billig produziert da irgendwie viel Aufsehen erregen wollen. So, daher kommt es, genau. Schockwerte. Und Sonny kauft sich dann in so eine junge Filmfirma ein, bei einem Mann, der heißt Dwayne Espers. Der hat The Seventh Commandment gerade gedreht, großes Aufsehen erregt. Ich weiß nicht, ob man das... Bibelfilm. Ich glaube, dass man das kennen kann, wenn man in dem Genre unterwegs ist, aber nicht muss, glaube ich. Aber ganz kurz, ich bin nicht fest genug. Was ist denn das siebte Gebot? Ich glaube, es ist was mit, es hat was mit Sex zu tun, glaube ich. Ja, dann wahrscheinlich begehren deine Frau. Ich glaube, du sollst nicht begehren, ich glaube, ja. Ich habe mir auch gerade gedacht, das könnte das sein, aber ja. Ich glaube. Adultery. Okay. Ist das, ne? Adultery war der, glaube ich, ja. Ja. Okay, also Sunny kauft sich in diese Filmfirma ein und packt dafür auch tatsächlich sogar seine Wachsfiguren alle ins Lager, weil er jetzt hier so ein bisschen in Film macht. Aber McCurdy, den will er noch nicht so richtig einmotten. Denn als Dwayne nämlich jetzt seinen zweiten Film dreht, Narcotic, geht Elmer mit dem Film quasi auf die Reise durch die USA. Also er ist wieder so ein Sideshow-Act, der dann in der Kinolobby rumsteht, um die Leute halt so ein bisschen so eine kleine Show vor der Show einfach zu geben. Ne? So ein ganz alter Karneval-Trick. Ist ja ein bisschen wie Eddie von Iron Maiden, jetzt. Wusstet ihr, dass Eddie von Iron Maiden in den USA das Maskottchen war für die Gurt-Kampagne? Was? Nein. Nein, wirklich? Es gab einen riesen Gewerbe. Also schneid dich an. Ja, schneid dich an. Ja. Und da war quasi Eddie von Iron Maiden, dieser Zombie war quasi geil, derjenige, der da Werbung gemacht hat dafür. In welchem Jahrzehnt? Es ist 70, naja, 80, muss ja in den 80ern sein, so. Aber ja, bitte. Ja, wenn ich dann unsere Plakatkampagnen zu irgendwie Handy am Steuer tötet und so denke, das könnte auch ein bisschen Glamour vertragen. Ja, aber das gab ja auch in dieses, wie war das, irgendwie Buckle Up oder irgendwas mit Ticket. Also es gibt auch sehr viel dröge Werbungen in die Richtung in den USA. Es ist nicht nur alles Gold. In den USA sowieso nicht, nee. Aber okay, also das ist so ein alter Karneval-Trick. Ich meine, klar, bei uns im Chine, da stehen auch irgendwelche Figuren außenrum, ne? Das ist halt so ein bisschen, um so ein bisschen die Stimmung zu setzen, vielleicht. Die werden aber sehr platt. Hast du schon mal genau angeschaut? Ne, es gibt auch dreidimensionale, glaube ich. Aber Narcotic ist auch ein riesiger wirtschaftlicher Erfolg. Ich würde nicht sagen, dass McCurdy da irgendwie seinen Anteil dran hatte, aber er war zumindest dabei. Und gerade weil auch diese Exploitation mit Filme mit wenig Geld produziert wurden und sehr, sehr stark provoziert haben, ist das natürlich sehr naheliegend, dass die erfolgreich sind. Oh, das wäre eigentlich so eine einfache Möglichkeit gewesen für Kinos, wenn die jetzt während Covid die Säle nicht so voll besetzen können, einfach diese ganzen Figuren aus den alten Filmen zu nehmen, die sie irgendwo noch rumfliegen haben. Einzusetzen. Genau, so zwischen reinzusetzen. Ja, eine nette Idee. Ein bisschen spät, aber ja, vor allem nette so ein, Idee. Könntest du da vorne mal ein wenig runter? Ich sehe nichts. Bei der nächsten Pandemie sollten wir das mal ins Kino pitchen. Nein. Nein. McCurdy selbst schafft es auch auf die Leinwand in dem Kurzfilm, der dann diesen Hauptfilm begleitet. Also der ist dann mal irgendwo im Hintergrund zu sehen, so als Grusel-Mumie irgendwas, keine Ahnung. Und so kommt es dann auch, dass er das tatsächlich... Er hat uns so gefallen, wir wollen den als Hauptdarsteller. Nee, aber dass er in Pawhuska, Oklahoma über die Kinoleinwand flimmert, wo dann der Sohn von dem Bestatter wirklich in Oklahoma sich daran erinnert. Okay. Aber Moment, diese Mumie, die kommt mir aber mal sehr bekannt vor. Also da hört dieser Zeitstrang der Geschichte auch schon gleich wieder auf. Da ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie Ansprüche annehmen. Die haben dann ja verkauft. Ne? Also da ist eigentlich, da passiert nichts weiter. Aber das Exploitation-Genre wird immer größer und lukrativer. Es drängen immer mehr neue Firmen da auf den Markt. Hollywood hat Angst um seine Filmvormachtstellung. In L.A. gibt es eine Straße, die Exploitation Row dann genannt wird, weil da viele von diesen Filmfirmen angesiedelt sind. Und irgendwo da mittendrin ist der Sohn von Louis Sonne, Dan heißt der, mit seiner eigenen Firma, mit seinem eigenen Bürogebäude, wo überall im Büro Wachsfiguren, ausgestopfte Tiere und alles Mögliche rumstehen. Und ein Zeitgenosse meinte, es sähe aus wie das Winterlager eines Karnevals statt eine Filmfirma. Und irgendwie ist da ja auch was dran. Ja. Und der Stolz des Eigentümers ist aber nach wie vor Elmer McCurdy, der da natürlich auch im Büro rumsteht. Ja, ist echt. In den 1960er Jahren reist Elmer nun nicht mehr so viel, höchstens mal auf eine Kinder-Halloween-Party, was ich auch sehr geil finde. 1960, also wir sind schon sehr nah. Ja, Daddy, ich bin zu Halloween eine echte Leiche. Und manchmal reist er auch einfach als Streich in das Büro von einem Kollegen, um da die Leute zu strecken. Hahaha, so, ne, witzig. Einmal soll Dan sogar Sonny Emmers... Wenn wir den Bett haben zu jemandem, der besoffen war, dann am nächsten Morgen, wenn er aufwacht. Du wachst auf und hast eine Leiche bei dir liegen. Einmal soll Dan ja, Sonny... Ja, überleg mal, das geht damit schon YouTube, da gäbe es diese Prank-Videos, wir wären auf einem ganz neuen Level. Einmal soll Dan Sonny Emmers Arm abgerissen haben und damit eine Sekretärin durchs Büro verfolgt haben und dann später ihn mit Klebeband wieder angeklebt. Na, da bin ich mir ganz sicher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist angeblich... Beinahe hätte es McCurdy im Jahr 1966 nochmal als Gruselkulisse auf die Leinwand geschafft. Ich kann den Skelettarm damit nicht benutzen. Aber die, ja genau. Aber die bereits abgedrehte Szene wird dann leider im Schnitt aus dem Film entfernt. Was für ein Film wäre das gewesen? Auch so ein Exploitation? Ja, weiß ich nicht, ob die in den 60ern dann noch, das weiß ich nicht. Spartakus. Genau. Aber irgendein Gruselfilm halt. Okay. Denn Sonny will dann Jahre später, versucht er die Firma zu verkaufen und die ganzen Filmprops zu verkaufen. Da wird er dann aber auch so ein bisschen sentimental und er soll dann mal über die Mumie gesagt haben, ich bin mit dem Typen aufgewachsen, tatsächlich war er ein Teil der Familie, genauso wie ich. Oh. Jetzt werden wir wirklich beim toten Cousin Ted. Im Jahr 1962 mieten drei Kanadier einen Haufen alte Wachsfiguren aus Hollywood, schaffen die nach Seattle und bauen dort ein Wachsfigurenkabinett auf. Mhm. Und zwar, ja, es ist echt, ich weiß auch nicht, wie man auf solche Geschäftsmodelle kommt, aber es war clever, denn die haben sich in der Nähe von einer Monorail-Station. Monorail. Und die haben das dort aufgebaut, als da gerade dann Messe war. Und da war natürlich höllenviel los an dieser Station. Und dann haben die das gemacht, was Schausteller früher schon gemacht haben. Sie haben die Leute hereingelockt und jetzt nicht mit einem Marktschreier, sondern einfach mit einer hübschen Frau, die zu abartig lauter Dudelsackmusik getanzt hat. Was? Ist egal. Wieso Dudelsackmusik? Es ist völlig egal. Hauptsache auffallen. Genau. Okay. Und dieses Wachsmuseum mit dieser Vermarktungsstrategie geht voll durch die Decke. Okay. Ja. Und das gibt's heute noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das heute, es könnte es tatsächlich noch geben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Im Jahr 1968 marschieren zwei von den drei Kanadiern, der eine hat sich zurückgesetzt, aber die schlagen jetzt bei Sonny auf in der Rumpelkammer und kaufen da den ganzen Ramsch auf. Die auch McCurdy, aber der ist ihnen irgendwie zu abstoßend, um den aufzustellen und deswegen verstaubt er jetzt so ein bisschen in der Lagerhalle. Hey. Als die Kanadier dann nach dem, also das Wachsmuseum, nee, stimmt tatsächlich, hier habe ich stehen, das Wachsmuseum, das ist dann, das muss dann dicht machen. Also das hat nicht Bestand, das ist eine kurze Weile erfolgreich. Und als sie danach aber versuchen, was Ähnliches nochmal am Mount Rushmore aufzuziehen, weil ja geil, ne, hier mit Präsidenten am Berg kann man ja hier auch ein cooles Museum nebendran machen. Ja, oder einen Bungee-Sprung aus der Nase raus. Das Problem ist nur, dass auf die Idee schon jemand gekommen war. Also sie waren die Zweiten, die dort ein Wachsfigurenkabinett aufbauen. Aber uns ist das mit einer echten Leiche. Ja, die fällt ihnen dann auch tatsächlich wieder ein. Und sie wollen jetzt diese Mumie nehmen und ihr ein Loch in die Füße bohren und eins in den Kopf, damit sie es in den Sarg montieren können und ferngesteuert bewegen können. Boah, so als Attraktion. Würdelos, echt. Naja, wow. Also der Typ, der den Bohrer bedient, der wundert sich dann doch etwas, dass da aus dem Fuß und aus dem Kopf irgendwie so gelbes Zeug rausläuft. Weil der ja gar nicht wusste, dass es ein echter Mensch ist oder so. Also ich finde es schwer zu glauben. Aber der war wohl der Überzeugung, dass es hier mit einer Wachsfigur zu tun hat. Okay, ist das ekelhaft. Schon wieder. Ja, aber überleg mal, wie lange, also wenn du hörst, ja, das ist eine Leiche, die haben wir seit 60 Jahren, dann denkst du ja doch auch, ja, schon. Ja, also wahrscheinlich hat irgendwann hat diese Origin-Story wahrscheinlich keiner mehr ernst genommen und gedacht, das ist halt einfach wie alle anderen Leichen. Irgendwas erfunden. Wachsleichen. Aber die haben jetzt tatsächlich dann die Löcher in ihn reingemacht, wie so ein Hubble-Männchen oder was? Ja, haben sie versucht, aber sie haben den Plan dann wieder verworfen und haben ihn dann, so wie er war, nach draußen auf den Bürgersteig gestellt als den 1000 Jahre alten Mann. Also es war jetzt quasi. Aber nicht überdacht oder irgendwas, sondern einfach raus damit. Nee, also als halt schon draußen als Teaser. So als Aussteller. Quasi so, ne? So, genau. Aber der hat ein Loch wieder im Kopf, der regnet jetzt doch rein. Ja, er musste immer wieder reinbringen abends und vielleicht haben sie so raus. so ein Wachs hatten sie ja. Ah, ja. Vielleicht haben sie so einen Wachsfinger hinten dann, aber. Naja, Elmer macht noch eine Zwischenstation irgendwann mal bei einem Elektriker zu Hause. Ich weiß nicht genau, wie die Story da ist. Das verstehe ich nicht. Aber er wird dann schlussendlich von dem Vergnügungspark gekauft. Und Geiselwind. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, da fahren wir morgen hin. Ja, den reicht der Ding nicht, diese Geschichte mit dem Grabstein. Nee, es muss auch noch echte Leiche her. Und er wird in den 1970ern in so einer Art Geisterbahn mit dem Namen Love in the Dark installiert. Mit so einer bitte lass das so ein Ding sein, so ein Tunnel der Liebe-Fahrt mit dem Typ drin. Nee, das ist schon eher so ein so mit Jumpscare und so, ne? Ah, ja. Also sie hängen ihm dann das ist jetzt wirklich würdelos. Eine Schlinge um den Hals, hängen ihn dann an die Decke. Oh Gott. Streichen ihn mit UV-Farbe an. So dass dann jemand, wenn er durch die Lichtschranke geht, geht so ein Schwarzlicht an und dann wird dann halt super gruselig, ne, angeleuchtet. Also so ein richtiger Jumpscare. Warum? Ach Menschheit. Im Jahr 1976 mietet eine Filmfirma eben jenen alten Vergnügungspark und die wollen in Elmer's Love in the Dark Horror Funhouse eine Episode des Six Million Dollar Man drehen. Oh, echt? Okay, geil. Beim Setaufbau fällt einem aus der Filmcrew die merkwürdige Mumie auf, die mittlerweile mit orangener Leuchtfarbe angesprüht ist. Warum? Ja, doch, immer? Die Story habe ich dir schon mal erzählt, oder? Ich glaube, ab jetzt kommt, ja. Also ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt sehr gespannt. Und das sieht bestimmt auch schräg aus mit dieser Leuchtfarbe. Aber jetzt geht einer von diesen Filmtypen hin, zupft ein bisschen an dieser Leiche rum und dann fährt der Arm ab. Und er ist jetzt ein bisschen verwundert, weil das sieht nicht aus, wie jetzt das, wie er das erwartet hätte. Also keine glatte Bruchstelle oder keine Drähte und Pappmaché, kein Einrastmechanismus. Das sieht irgendwie aus wie ein echter Arm. Ja, und komisch ist ja auch einer, ne? Und dann gucken sie zwischen den Beinen nach und sind sich ziemlich sicher, hey, der Typ ist gar nicht aus Pappmaché. Mhm. Also ohne großen Stress, aber sie rufen jetzt dann doch mal den Studio-Sicherheitsdienst. Da ist so ein Ex-Polizist, der ruft dann die Feuerwehr ruft dann die Polizei und das Morddezernat. Und irgendwo dazwischen, finde ich auch gut, ruft jemand noch den Rettungsdienst und sagt, sie hätten hier jemanden mit starker Dehydrierung. Extrem starker. Ja, die dann, die kommen dann natürlich mit der Tüte, ja, mega Prank. Also die Story, mega Prank. Seine Origin Story ist completely lost. Ja, so, weiß okay, keine alles mehr. Klar. Ja. Keine mehr. Er landet dann auf dem Tisch von Dr. Joseph Choi. Also erst kommt nur der Arm, den der Detective, ja, der ist ja irgendwie einzeln in so einer braunen Papiertüte mitbringt. Später folgt dann noch der Körper und noch später steht dann auch schon eine richtige Menschentraube in der Leichenhalle der Polizei, weil das natürlich irgendwie eine super abgefahrene Geschichte ist, ne? Und sie kommen jetzt dann mit dem normalen Autopsiewerkzeug gar nicht so richtig weiter. Sie brauchen dann schon irgendwie das schwere Gerät, mit dem man sonst irgendwie die Schädelplatten öffnet. Ja gut, ist ja alles verkrustet. Genau, und machen jetzt dann wirklich so eine Autopsie und finden dann eine Delle in der Brust, wo sie anfangen zu spekulieren. Also einer wettet, dass es eine Schusswunde ist. Der andere denkt, das könnte so eine Öffnung sein, wie in die man so eine Tuberkulose-Drainage vielleicht drin hatte. Also was auch ein richtig kleines Alien rausgeschlüpft ist. Weiß nicht, ob es da auch jemand gab, aber alle sind sich eigentlich sicher, das ist keine antike Mumie, aber der Typ ist auch nicht erst seit gestern tot. Wow, toll, echte Experten am Start. Sie untersuchen dann weiter, keine Auffälligkeiten am Nacken und Arm, also außer, dass der Arm vielleicht nicht da ist, wo er gehört. Aber sie finden einen Y-förmigen Schnitt auf der Brust, das zumindest zeigt, hier hat schon mal jemand aufgeschnitten. Hier gab es schon mal eine Autopsie. Ja. Dann schauen sie im Bauchraum, die Organe sind steinhart, was mit dem Arsenik zu tun hat. Ich glaube, jetzt sind wir auch in einem Zeitraum, wo es dann eben nicht mehr wirklich giftig ist, aber ich glaube, lange Zeit war es noch richtig, richtig giftig. Und jetzt findet der Arzt auch Anzeichen, oder der Mediziner, ich weiß nicht, ist das dann auch Arzt, so einer, der so eine Autopsie macht? Nee, ich glaube nicht zwangsweise. Aber Mediziner trifft es schon, ne? Corona, ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten es ja wegen hier Beerdigung. Die ja. müssen sie auch können. Also das bei Six Feet Under. Ja, aber wirklich dann auch forensisch da Rückschlüsse zu ziehen. Da kannst du ja, mal gucken, der Marc Benecker erklärt jetzt mal in einem seiner Videos, wie das genau bei ihm ist, weil er ja sozusagen. Ist der nicht Biologe eigentlich? Genau, und ich glaube, der ist irgendwie zwar. Oh, was ist denn der? Ich krieg's nicht mehr genau hin. Sozusagen, der ist. Ich sag mal, der Medizin, aber der dürfte keine Medikamente verschreiben und Zeug. Also dürfte auch keine Diagnose machen. Das sind keine praktizierenden Ärzte. Genau, aber ich habe mich gerade gefragt, ob der Begriff Arzt an der Stelle zutreffend ist oder nicht. Aber vielleicht ist es sowas, das eine ist ein Mediziner, das andere ist ein Arzt oder so. Ne? Ich glaube, dass Arzt das nicht ist. Er hat ja auch einen Doktortitel, aber ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht als Arzt bezeichnen. Muss jetzt immer hier an Jan-Josef Liefers, der ja im, was ist Münster, Köln, Münsteraner, glaube ich. Münster, Tatort. Dann immer der Corona ist quasi und der sagt, der lässt sich immer mit Doktor an. Ja, aber seit Corona ist der nicht mehr, möchte ich nicht mehr über Jan-Josef Liefers sprechen. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht, Knalltyp. Naja. Also, sie schneiden jetzt dann hier so ein bisschen in dem rum, finden dann tatsächlich irgendwie auch so die Kugelbahn quasi, also die Kugelbahn klingt auch falsch, also sie können den Verlauf der Kugel im Körper dann irgendwie nachverfolgen, finden ein Fragment auch von dieser Kugel, damit können sie den Todeszeitpunkt eingrenzen, irgendwo zwischen 1905 und 1940, das Alter können sie grob eingrenzen, Mitte 30 bis Anfang 40 und diese Schussverletzung deutet darauf hin, dass jemand relativ gerade von oben oder von unten auf das Opfer geschossen hat. Und ist ja nicht besonders, also wo passiert denn sowas mal? Ja, was? Genau, und du sagst ja gerade, oder du beschreibst ja gerade, wie der gestorben ist. Und das ist ja nicht besonders gewöhnlich. Ja. Dass du so einen Schuss hast und dann müssten sie, dann hätten sie zumindest eine Chance, auf eine Person zu kommen. Oder zumindest auf die Todesart, die ja wiederum so ein Stück weit ungewöhnlich ist, dass sie dann vielleicht genau auf den Fall kommen. Ja, Ja, wobei dieser Kugelverlauf, das schon auch dann Grund von Spekulation ist, weil es nicht so hundertprozentig zu dieser Schießereigeschichte passt. So eine Kugel von oben irgendwie, das passt nicht so hundertprozentig dazu. Aber das ist schon trotzdem Stand der Geschichtswissenschaft, glaube ich, dass diese Schießerei stattgefunden hat. Es gab dann zwar welche, die haben das angezweifelt und die haben gesagt, der wurde eigentlich erschlagen, also eher so hinterrücks dann irgendwie aus dem Weg geräumt, aber das glaubt eigentlich kaum jemand. So, eigentlich hätte der auch also statt ihn hinterrücks niederzuschlagen, hätte man ihn lieber irgendwie gefesselt und lebend abgegeben, dann hätte es noch Kopfgeld dafür gegeben. Ja. Also das irgendwie hat diese Geschichte Lücken. Aber naja, also sie untersuchen ihn weiter, sie sehen schon dann, dass er erschossen wurde, klar, aber dass er insgesamt auch in sauschlechter Verfassung war und nicht erst nach seinem Tod, sondern auch vorher schon. Also Tuberkulose, Alkoholmissbrauch. So lange kann man das alles noch gut fest. Ja, okay, gut. Ja. Krankheiten ausgelöst durch den Konsum von teilweise ungekochtem Schweinefleisch, Lungenentzündung. Ugh. Also der war richtig übel beieinander. Und die größte Überraschung lauert dann, als sie den Kiefer entfernen, weil sie einen Zahnabdruck, also die Zähne dann irgendwie halt identifizieren wollen. Und dann finden sie einen Penny aus dem Jahr 1924 in seinem Mund und ein paar Abrisse von Eintrittskarten für das Louis Sonny Museum of Crime in L.A. Nein. Doch. Hat da jemand mal eine Münze reingesteckt? Aus Spaß. Ja, und Eintrittskarten. Und ich glaube, darüber, über diese Spur kommen sie dann, glaube ich, auch so über die Story halt. Mhm. Ne? Also sie rufen dann bei dem Louis Sonny an und der Sohn erinnert sich dann natürlich irgendwie an die Geschichte und sagt ihm, ey, das müsste eigentlich der sein. Und dann holen sie sich einen forensischen Anthropologen, der eine Röntgenaufnahme von einem Schädel mit einem Originalfoto von McCurdy vergleicht und dann bestätigt, hey, das ist müsste fast Typ sein. Sicher, fast sicher, es muss Elmer McCurdy sein. Und damit ist die Story dann auch quasi reif für die Presse und die stützt sich dann natürlich drauf. Die finden das alle, da war es, glaube ich, sogar ein deutsches Kamerateam dann auch vor Ort irgendwie. Zumindest dann später bei der Beerdigung. Und jetzt greife ich vor. Aber also es hat tatsächlich auch Wellen geschlagen. Ja. Also um das bloß einzugrenzen, ich kannte eben nur die Story, dass er beim Dreh von diesem 1-Million-Dollar-Mann da vermeintlich eine Figur abholen wollten und dann irgendwas festgestellt haben, hups, das ist ja eine Leiche. Ja, also mir ist das Thema tatsächlich zugetragen worden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Olli war. Sorry, wenn ich das jetzt falsch zuordne. Aber und da habe ich auch ein Buch geschickt bekommen dazu. Das war jetzt dann auch nochmal so ein Grund, warum ich es dann irgendwie doch machen wollte, auch wenn es nicht unbedingt in meinen Fahndungsraster passt. Aber die Geschichte ist einfach zu schön. Ja, tatsächlich. Also über die Medien werden jetzt zwei Lokaljournalisten aus Oklahoma auf die Sache aufmerksam und die setzen sich jetzt dafür ein, dass Elmer quasi nach Hause kommt. Ne? Auch wenn man natürlich schwer sagen kann, was jetzt genau sein Zuhause ist. Nach Hause transportieren. Aber die sind nicht die einzigen, die beim Coroner anrufen derzeit und die Herausgabe verlangen. Es gibt einige Bestattungsunternehmen, die sich anbieten, ihn kostenlos zu bestatten. Wir stellen ihn auch in die Ecke und verlangen Eintritt. Es gibt auch einige Museen, die anrufen und sagen, ey, wir würden ihn gerne ausstellen. Also es gibt so ein paar Interessenten, die da... Komisch. Die den gerne hätten. Gibt es auch Familie, die mal wieder sagt, das ist mein Bruder, Schwester, 8. Grades? Keine Familie. Klempner, bei dem er daheim ist. Aber schließlich diese zwei Journalisten, die können dann glaubhaft machen, dass er eigentlich ganz gut aufgehoben wäre in Oklahoma, wo man ihn dann bestatten wollen würde. Und schließlich kommt er nach Guthrie in Oklahoma, wo er am 22. April 1977 in einem verschlossenen... Verstirbt. Zum zweiten Mal verstirbt. In einem verschlossenen Sarg und unter 60 Zentimeter starker Betonplatte begraben wird. Was? Naja, dass er nicht wieder ausgegraben wird. Dass er nicht nochmal auf die Reise geht. Und verschlossen ist der Sarg deshalb, weil irgendwie auf dem Weg nach Oklahoma sein Kiefer verloren gegangen ist. Also verloren, ich meine, sie haben ihn ja entfernt. Und in der Regel bei unbekannten Personen, also bei John und Jane Doe's, wird eigentlich der Kiefer überprüft. Und der wird einbehalten. Also Der wird quasi zu den Akten gelegt und, und die Leiche wird widerwärtig. Und die Leiche wird entsorgt. Aber in so einem Fall, wo man dann weiß, wer es ist, wird normalerweise der Kiefer dann mitgeliefert oder hinterhergeschickt. Ja. Aber das ist in dem Fall irgendwie nicht passiert. Also ich hier für Dinge lerne, die ich nie wissen wollte. Ja, vor allem kriegt irgendjemand falsche Sendung, seinen Umschlag, machst auf, ist der Kiefer drin. Also entweder hat sich den irgendwer hat sich den wahrscheinlich gekrallt, weil es irgendwie halt eine coole Story war, so als Andenken, bla, oder er ist einfach irgendwo im System verloren gegangen. Hm. 300 Leute nehmen an der Bestattungszeremonie teil. Wie gesagt, ich glaube, es war auch ein deutsches Kamerateam vor Ort sogar. Im Grab daneben liegt Bill Doolin, auch ein Outlaw vom Kaliber McCurdys, vielleicht sogar ein etwas erfolgreicherer. Noch erfolgreicher. Naja, ist die Frage, was ist erfolgreich? Also zu Lebzeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, weil der andere ist gerade schon rumgekommen. Zu Lebzeiten. Und damit ist die Geschichte um Elmer noch nicht ganz vorbei. Kurze Zeit später veranstaltet eine lokale Hotelbesitzerin ein Murder Mystery Weekend, so rund um Elmer und sein Grab. Escape quasi. Room. Ja, so ein bisschen halt so eine Story, wo du dich so dann verkleidest und jeder eine Hintergrundgeschichte kriegt und so und dann. Deine Aufgabe ist, ihn auszugraben. Gibt's halt so einen Mordfall. Bisschen arg. Und dieses Mystery Weekend, das ist ein Riesenerfolg und es wird so groß, dass die anderen Bewohner in dem Ort irgendwann von dem Touristenstrom so genervt sind, gerade halt, weil die auch alle über den Friedhof sappeln, dass sie das versuchen, irgendwie unterbinden zu lassen. Und es gibt einen riesen Rechtsstreit, jahrelange Auseinandersetzung und das Mystery Weekend bleibt, ich meine sogar bis heute. Mhm. Ah ja. Das ist die Geschichte von Emma McCurdy. Schön. Was ich ja absolut bemerkenswert finde, ist, wie du dir Zeit nimmst, um seine Lebensgeschichte zu erzählen. Du hast ja jetzt nicht nur einmal gesagt, so ähnlich wie unsere britischen Bankräuber, und ich mir echt lang gefragt habe, wo jetzt der differenzierende Faktor reinkommt, um dann halt diesen kompletten Curveball Hast du ihn gefunden, den differenzierenden Faktor? Ich habe den differenzierenden Faktor gefunden und ich hab's gerade schon gesagt, so unfassbar, was man wieder gelernt hat über Dinge, von denen man 0,0 Ahnung hatte, dass es sie überhaupt gibt. Ja. Ich würde gerne noch ein paar Facts droppen, so, ne? Wo du gerade bei Dingen und Dinge lernen bist. Ja, bitte sag mir, dass das unterdessen verboten ist, sowas zu tun. Aber irgendwie wirft diese Geschichte doch für mich auch einige Fragen auf. Darf ich das auch mit mir machen? Also Sterben an sich ist mal scheiße kompliziert. Würdest du mich quasi in deinen Keller stellen? Vielleicht den Garten. Glaube ich nicht, dass du es machen würdest. Im Keller wäre es mir viel zu gruselig. Das wäre mir zu gruselig. Ja, aber im Garten wäre cool, oder was? Im Garten, das wäre eher so ironisch dann ein bisschen. So. Ironisch. Ich habe ironische Leiche im Garten. Boah, der Junge wird mich, naja, also, mich nur ironisch in den Garten stellen. Also Leichen im Keller, das ist mir auch irgendwie zu platt. Dachboden? Dachboden? Vielleicht auch Dachboden, aber... Oder so im Kamin so versteckt, ja. Ich stell mir das, dass er irgendwann gefunden wird, Jahrhunderte später. Ja, ich stelle mir das eher vor, dass wie der Hund von Turk. Von Scrubs. So stelle ich mir das vor, dass du mich dann überall mit hinnimmst und so. Rowdy. Da kommen wir dann noch hin. Also nur ganz kurz, weil es jetzt auch nicht so wahnsinnig relevant ist, aber es gab da die Geschichte zum Beispiel von diesem einen Mädchen, das in Georgia im Chattooga River ertrunken ist. Ich glaube, es war 1999 und die ist in dem Fluss ertrunken und wurde so saudumm unter die Steine gespült, dass sie nicht mehr auftauchen konnte, also dass sie nicht mehr hochkam. Und sie ist dann auch da quasi stundenlang nicht mehr hochgekommen und sie mussten die erst aufwendig suchen. Und dann haben sie versucht, die zu retten, ganz, ganz aufwendig mit Spezialhunden, mit Tauchern, mit Unterwasserkameras und so weiter und so weiter. Und dann hat der Vater am Ende eine Spezialfirma bezahlt, um einen Damm zu bauen, damit die das Wasserlevel so weit absenken, damit sie da rankommen. Und der Damm ist dann aber gebrochen, hätte fast der Arbeiter quasi gekillt. Und der Vater ist dann auf den Senator zugegangen und hat verlangt, dass die einen noch größeren Damm bauen. Einfach um dieses Mädchen da rauszukriegen, damit sie die anständig bestanden können. Ich glaube, das Ende vom Lied war, da bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, das Ende vom Lied war, dass die heute noch da unten ist. Und was ich damit sagen will, ist, dass das einfach Sterben ist schwierig so. Wer hat da jetzt die Verantwortung? Wer muss man dieses Mädchen darauf holen? Wer hat Rechte? Wer hat Pflichten, wenn jemand stirbt? Das ist alles gar nicht so trivial. Und zum Beispiel im Mittelalter war es so, dass Tote das Persönlichkeitsrecht weiter ausüben mussten oder konnten. Das ist dann in so skurrilen Dingen geendet wie der Leichensynode, wo in Gerichtsprozessen dann mitunter einfach mal Tote auf der Anklagebank saßen. Also es gibt die Story von Papst Stefan dem VI., der seinen Vorgänger hat ausgraben lassen, um ihn dann wegen Amtsmissbrauchs anzuklagen. Und der saß dann, gibt so ein mittelalterliches Bild, wo der dann auf so einem kleinen Thron im Richtersaal sitzt, die Leiche irgendwie noch schön irgendwie fein angezogen und da quasi der Gerichtsprozess in Anwesenheit des Verschiedenen durchgeführt wird. Das ist nicht deine Ernst. Er hat sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er hat Taking the Fifth, oder? Wie ist das dann, wenn man schweigt? Hä, aber also noch, ich weiß, typischer Fall von, das wirst du jetzt auch nicht wissen, wo ist denn da die Grenze? Kann er Hitler ausbuddeln lassen und ihm sagen, dass er den Zweiten Weg, also weißt du, so. Ich glaube, dass das zu Zeiten von Hitler schon kein Ding mehr war. Ich lasse dir gerne die Links zu meinen Quellen da, das Stichwort an der Stelle ist Leichensynode. Okay, das ist wohl nicht komplett unüblich. Meines Wissens hast du doch noch verbleibende Bestandteile von ihm, gerade Schädel und sowas in Russland. Von Hitler jetzt? Ja. Da können wir auch gut weil vorstellen. Ich glaube, der Marc Benecke hat die mal untersucht vor Ort. Und das Problem ist aber, glaube ich, wenn du so Leute aus dem Dritten Reich und so weiter, wenn du die irgendwo heute beerdigen musst in irgendeiner Form oder sowas, dann wird es, glaube ich, irgendwo passiert, dass du sagen, alles klar, wir verschütten den grob irgendwie in irgendeinem Bereich, dass du da keine Pilgerstätten für seltsame Leute schaffst oder sagen wir es, Leute mit seltsamen Ideologien. Also auch so Menschenwürde ist auch so ein Punkt, die wirkt über den Tod hinaus. Ja, es gibt auch immer wieder Kritik an der Einteilung einer Leiche als Sache. Also rechtlich ist es eine Sache, aber das ist immer nicht so ganz astrein, weil dieses Menschenwürde-Ding, das ist auch kein so richtiges Gesetz, ja, sondern das ist irgendwie im Grundgesetz, also aus dem Grundgesetz abgeleitet und es verblasst mit der Zeit. Also die Menschenwürde, je länger du tot bist, desto weniger Anspruch hast du quasi auf deine Menschenwürde. Mhm. So, und irgendwann wenn du dann nicht mehr bekannt bist oder auch quasi, es verblasst mehr oder weniger mit dem Andenken zusammen. Aber es ist kompliziert, ja. Ich lasse euch dazu auch gerne Wikipedia-Links da. Das ist mir viel zu kompliziert, das alles mal komplett zu durchsteigen. Aber es gibt ein schönes Zitat aus der Wikipedia-Seite vom Leichnam. Achtung. Ein Leichnam kann im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens sichergestellt, nicht jedoch beschlagnahmt werden, da der Betroffene keinen Widerspruch einlegen kann und kein Eigentum am Leichnam vorliegt. Demnach ist auch keine Eigentumsübertragung möglich. Mhm. Also ein Leichnam kann nicht beschlagnahmt werden. Klingt sehr deutsch. Das ist, klingt sehr deutsch. Ein bisschen Biologisches noch. Wir wissen ja, dass ein Körper nach seinem Tod zucken kann, sich bewegen kann, Geräusche von sich geben kann. Das ist alles irgendwie mit Gasen und Nerven irgendwie zu erklären. Dass zwischen Tod und Leichenstarre manchmal auch noch Urin und Fäkalien ausgeschieden werden, kommt auch vor, ist allerdings selten. Ich habe aber noch ein paar Talente gefunden, die ich bei Leichen jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Zum Beispiel kann der Penis noch erigieren und ejakulieren unter bestimmten Voraussetzungen. Echt, also das sieht aber wohl sehr weiteres finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Bemerkenswert. Ja. Die Tatsache, dass Nägel und Haare nach dem Tod weiter wachsen, das ist so ein Gerücht, das sich hartnäckig hält. Das ist aber dem Umstand geschuldet, dass einfach die Haut sich bei Dehydrierung zurückzieht und dann sieht so aus, als würde das wachsen. Aber das wächst tatsächlich nicht weiter. Okay. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen wie die Wahrnehmung, also ne, ist völlig richtig, was du gesagt hast, wie die Wahrnehmung von, wenn man sich rasiert, dann wächst der Bart noch mehr. Weil klar, wenn du dich glatt rasierst, wenn du dich glatt rasierst, dann siehst du halt die Stoppeln, die nachkommen, viel krasser, als wenn du ein paar Stoppeln hast und die wachsen genauso viel von glatt rasiert auf Stoppeln. Ich dachte, dass das schon den Haarwuchs anregt, aber das vielleicht ist das wirklich so ein urbaner Mythos, das kann schon sein. Bin aber kein Dermatologe, von daher. In Südafrika ist im Jahr 2018 eine Frau gestorben, die im 9. Monat schwanger war. Und bei der Vorbereitung der Beisetzung wurde dann ihr Sarg nochmal geöffnet, um dann mit einigem Horror festzustellen, dass die tote Schwangere in der Zwischenzeit ihr Kind geboren hat. Also tot natürlich, aber... Oh Gott. Es ist ein sehr, sehr seltenes Phänomen, weil in der Regel wird in so einem Fall das Kind im Krankenhaus vorher dann schon rausgeholt. Ne? Also, aber gerade dann in nicht so in Ländern mit nicht so einem dichten Krankenhausnetz und so kann sowas schon mal auch vorkommen. Und es muss dann auch der Fötus richtig liegen, Gase müssen sich an der richtigen Stelle bilden und so. Aber es ist schon. Das möchte ich wirklich nicht sein, derjenige, der das Grab aufmacht. Nee, das ist wirklich Horrorfilm in echt. Ein Körper kann sich auch selbst verdauen. What? Naja, die Zersetzung ist im Grunde ja nichts anderes als so eine Art Verdauungsprozess. Ne? Also wenn dann irgendwie deine Bakterien im Magen irgendwann anfangen, halt deinen Körper aufzufressen. Ist es so? Das ist im Großen und Ganzen. Ich hätte gedacht, dass das externe... Also auch da, ich bin jetzt da nicht super tief eingestiegen. Ich behaupte einfach mal Zeug. Das behaupte ich, genau. Das behaupte ich, weil ich es so gelesen habe. Es steht im Internet. Also steht im Internet. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, Achtung, jetzt auch wieder wilde Spekulation, dass du halt auch, dass irgend so Sachen, die in so einem gewissen Gleichgewicht sind, wie, keine Ahnung, Magenschleimhaut oder sowas, dass wenn dein Körper halt irgendwann nicht mehr so einen Schutzfilm produziert, dass dann halt der Rest irgendwie überhand nimmt. Ne? Das sind halt eine Menge Bakterien unterwegs, Magen-Darm, und dass die dann einfach weiter arbeiten, das ist eigentlich schon relativ übernehmen die ganze Schose. Ich wollte gerade sagen, es ist ja irgendwie, wenn du dir anguckst, wie viel Lebewesen oder Bakterien und Co. alles auf uns rumkräuchen, allein irgendwie in den Augenbrauen, dass irgendwelche Viecher sitzen, die dann irgendwie Hautschuppen essen und so Zeug. Und also ja, da gibt's lauter so Sachen, wo du denkst so, also was für ein Wunderwerk irgendwie eigentlich so ein Mensch ist, der da so rumfleucht und gar nicht so ein unique Item, das so ein eindeutiges Ding ist, sondern irgendwie eigentlich so eine wilde Komposition aus verschiedensten Sachen in Gleichgewichten ist, damit das Ganze funktioniert. Wusstet ihr, dass Augenbrauen nicht nachwachsen? Das hat nämlich, tatsächlich hat eine Arbeitskollegin, hat irgendwie jetzt einen Ponyhaarschnitt weil ihre Mutti, wo ihr damals beim Augenbrauenzupfen nicht so ganz gesagt hat, dass die niemals richtig nachwachsen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir nämlich auch schon, ich kriege mitunter weiße Augenbrauenhaare, einzelne. Ja. Und die sind viel, viel länger als der Rest. Und die habe ich schon mehrfach geschnitten und gerupft und die sind immer wieder gekommen. Okay. Also I call Bullshit. Dann wollte sie einfach nur einen Pony und hat eine Ausrede gesucht. I call Bullshit on that. Also das es gibt ja auch Leute, die sich mal die Augenbraue abrasieren und das wächst nach. Mhm. Also das Dude Perfect zum Beispiel. Der eine hat mal so eine auf so einer Pechdrehscheibe Augenbrauen rasieren gewonnen und das ist wieder nachgewachsen. Oder Leute nach einer Chemo. Auch das. Das kann nicht sein, Dominik. Was aber sein kann, ist, dass dein Körper sich nach deinem Tod erhitzt. Das klingt tatsächlich nach meinem Körper. Hypothermia, das wird oft beobachtet nach heftigem Drogenkonsum zum Beispiel. Also, das klingt weniger nach. Wirklich, dass das noch so richtig mit dem Kreislauf und Co. zu tun hat. Ja, das ist wirklich halt nochmal irgendwie volle Pulle und dann. Wenn die Gase, die bei der Verwesung im Körper entstehen, sich ganz ungünstig aufstauen, kann es auch passieren, dass eine Leiche explodiert. Ja. 2013 im Mausoleum in Melbourne zum Beispiel, ziemlich widerliche Nummer. Das Thema spontane Selbstentzündung ist eher so ein, das hat jetzt mit Leichen nicht per se was zu tun. Aber ist ein Mythos. Das ist ein Mythos. Also da gibt es hunderte Fälle. Wenn dann explodiert jetzt gleich. Da gibt es hunderte Fälle angeblich, aber die sind eigentlich fast alle entbehren, die irgendwie so entscheidend. Auf Curry zurückzuführen. Entscheidenden Fakten, ja. Es ist mehr Telekinese, aber nicht spontane Selbstentzündung. Was auch noch passieren kann, ist, also das ist jetzt ein bisschen auch abstrakt, aber die Wissenschaft geht davon aus, dass du nach dem Tod noch so 10, 20 Sekunden hast, bis dein Gehirn, also bis wirklich auch keine EEG-Wellen mehr messbar sind. Also du kannst theoretisch, kann sich dein Körper deinem Tod bewusst werden. Deckt sich auch mit so Nahtoderfahrungen so, ne, von Leuten, die dann wieder zurückgeholt werden. Also das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ne, aber das ist so rein biologisch. Ist wohl so, dass du bis zu 20 Sekunden nach dem Tod noch Gehirnwellen messen kannst. Wobei Tod, ne, ist natürlich an der Stelle auch, ist halt eine Definition. Ist ein Prozess, so, ne? Ja. Also ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir voll in dem Bereich von, schaut euch einfach Videos und Podcasts von und mit Marc Benecke an. Oder Flatliners. Ich habe auch eher Flatliners, boah, das sind Erinnerungen. Gab es ein Remake? Wirklich? Ja. Gut. Gar nicht so lange her. Ich habe weder den einen noch den anderen gesehen. Okay, aber das Original war schon sehr trashig. Das Original hat mich so fertig gemacht. Was trashig? Um was geht's denn in Flatliners? Das hat mich mega. Das ist kein Film, der noch sehr präsent ist. Also es sind so ein paar Medizinstudenten, beziehungsweise so Enthusiasten, wenn ich mich richtig erinnere, die, was ist denn die Motivation, das überhaupt zu tun? Weil sie es können. Naja, ich weiß gar nicht, wie es anfängt, aber sie pushen sich dann halt gegenseitig um und wollen rausfinden, quasi, wie ist der so Moment nach dem Tod, ne? Ja, oder was passiert da so? Ich weiß gar nicht, ob sie dann den sofort rausfinden oder irgendwas auf die Watchlist und dann irgendwie sie induzieren halt selber immer irgendwie, dass sie sterben und dann sie jemand zurückholt ins Leben. Genau, und sie pushen sich halt immer so, machen den Zeitraum immer länger und dann bleibt sowas hängen quasi davon. Und das ist dann so der Grusel, das hat mich so fertig gemacht. Aber es ist ein Gruselfilm, ne? Ja, naja, weil die also alle haben dann hinterher so Begegnungen, so übersinnliche Begegnungen mehr oder weniger. Und dann kommt raus, das sind halt so Dinge aus ihrem Leben, ne, die irgendwie scheiße gelaufen sind, wo sie jemanden gemobbt haben oder wo sie irgendwie gemein zu jemandem waren. Und die lösen es dann alle auf, indem sie sich entschuldigen. Und dann sind diese Geister mehr oder weniger weg. Nur eben bei Kiefer Sutherland nicht, weil der einen Jungen so gemobbt hat. Da sind wir wieder beim Kiefer. Ja, weil der einen Jungen so gemobbt hat, dass der irgendwie sich das Leben genommen hat, glaube ich. Und der kann sich dann nicht mehr entschuldigen. So. Und das ist dann irgendwie so das große Drama am Ende. Also super krasser Film eigentlich. Ja. Hat mich auf Amazon Video, den kann ich sogar zeitnah gucken. Das Remake oder das Original oder beides? Das Original, aber auch das Remake. Also das Remake hat mich jetzt nicht ganz so, aber das habe ich auch nur so ein bisschen nebenher geguckt. Das Original fand ich mega. Okay. Eigentlich habe ich ja... Ich muss auch sagen, ich habe für Horror nicht, oder ich weiß nicht, ist das wirklich Horror? Oder ist das so Psycho irgendwas? Ja, das ist keine Ahnung. Das ist eher so ein Psycho-Thriller. Wobei, vielleicht kann man schon Horror sagen. Ja, aber so richtig Thriller finde ich nicht. Nee, ich find, ist eigentlich das ist auch kein Thriller. So, das ist ein bisschen... Also aber es ist so Suspense halt. Ja, es schon, ist, nicht ja? Ganz so, ist nicht ganz so auf die Kacke wie... ne, doch. Es ist nicht so, dass du immer einen Mörder wartest. Es ist nicht wie Final Destination, aber es ist schon in einem ähnlichen... Ja, also die Spannung ist halt konstant und sie wird und sie dramatisiert sich, ne? Ja, aber jetzt nicht mit irgendwie... Also es ist kein Hitchcock'scher Intellekt dabei oder irgendwas, sondern es ist echt so das nicht. Voll auf die 12. Der Kiefer hat im Remake mitgespielt. Der spielt in beiden mit. Ah ja, stimmt, da war was, ja, da war was. Ich fand ja auch die Serie mit ihm mega. Haben wir, 24? Nein, haben wir schon mal hier besprochen. Ah, ja, yeah. Designated Survivor fand ich sehr, sehr gut. Vom Kiefer zum Kiefer? Andere schlimme Dinge, die mit berühmten Toten angestellt worden sind. Oh oh. Wollt ihr die noch hören? Nein. Nein? Nein. Okay, dann drücke ich aufs Auto. Nein. Was? Nein. Ich befürchte, ich muss da durch. Klar musst du da durch. Nein, Philipp, tu es nicht. Albert Einstein. Laut National Geographic hat der damals diensthabende Pathologe Thomas Harvey nach Albert Einsteins Tod das Gehirn gestohlen. Er hat es dann in kleine Stücke geschnitten und hat es in Einmachgläsern in seinem Keller aufbewahrt. Warum? Damit er das sagen kann, sag ich dir gleich. Albert Einstein, wenn dann will ich ja das ganze Hirn auf. Ich habe einen Stein im Keller, einen Stein im Brett. Nee, einen Stein im Keller. Ein Stein auf dem Brett im Keller. Das macht wirklich wenig bis keinen Sinn. Nee, also er soll sich posthum dann die Erlaubnis von Einsteins Sohn noch geholt haben, nachträglich. Dem hat er aber erzählt, es wäre quasi für die Wissenschaft. Was aber nicht stimmte. Naja, also erst einmal hat er es benutzt. Für seine Wissenschaft. Er hat einen Saunaaufguss damit gemacht. Erst einmal hat er es benutzt, um sich mit dem Schriftsteller William Burroughs anzufreunden. Natürlich. Freundschaften halt so entstehen. Der hat dann im Suff immer damit angegeben, dass er ein Stück Einstein haben könne, wann immer er wolle. Also das war dann so, der hat es dann irgendwie weitergetratscht. Und schlussendlich hat Harvey dann noch sowas Ähnliches gemacht wie Wissenschaft. Also der hat irgendwie Hirnschnipsel genommen und hat die mit anderen Hirnschnipseln verglichen und hat behauptet, er wüsste jetzt, warum Einstein so schlau war. Und ist aber I doubt it. Ist halt Mumpitz, ne? Also er hat halt irgendwie ein Gehirn mit einem anderen verglichen und hat ein paar Unterschiede irgendwie gemacht. Aber es hat halt keinerlei. Ja, vor allem optisch einfach. Das ist halt keinerlei Allgemeingültigkeit. Oliver Cromwell. Sagt euch vielleicht was der Name? Der hat 1646 die englischen Truppen kommandiert. Zeitweise dann sogar kommissarisch England regiert, nachdem Charles I. hingerichtet worden ist. Und der ist 1658 wahrscheinlich an Malaria verstorben. Und er hatte viele Nicht-Fans im englischen Volk, die ihn für einen Verräter gehalten haben. Was dazu führte das? Naja, man hat schon vermutet, dass die Stimmung nach seinem Tod ziemlich gegen ihn schlagen könnte. Und deswegen hat man ihn im Geheimen beerdigt. Und er wurde dann aber 3 Jahre später offiziell vom Parlament nochmal vor Gericht gestellt, verurteilt. Ja, also nee, er wurde nicht für den Prozess ausgegraben. Aber er wurde nochmal quasi in Abwesenheit verurteilt. Sie haben dann aber seine Leiche gesucht, in der Westminster Abbey gefunden, ausgebuddelt und standrechtlich erhängt und dann geköpft. Nein, die haben die Leiche erhängt und geköpft. Dann geköpft. Alter, das ist sowas von petty. Und dann haben sie den Kopf auf einen Stock, den Körper in eine Grube und das haben ja die Engländer gerne gemacht, so an der Tower Bridge irgendwie, diese Stöcke mit den Köpfen, ne? Kennt ihr vielleicht. Diese Menschheit. Was man halt so macht. Und der Kopf ist dann aber irgendwann verschwunden. In den Händen der Familie Wilkinson wieder aufgetaucht und wurde da über Generationen hinweg weitergegeben. Macht ja keinen Sinn im Kopf. Und erst 300 Jahre später hat man ihn dann nahe der Cambridge University beigesetzt. Frédéric Chopin, der hatte einen merkwürdigen Wunsch. Der Chopin. Der wollte nämlich, dass sein Herz in seinem Heimatland beigesetzt wird. Mhm. Und das hatte jetzt so ein bisschen was mit Patriotismus zu tun, vielmehr aber mit der Angst, dass er versehentlich lebendig beigesetzt wird. Und seine Schwester hat ihm den Wunsch erfüllt. Die hat dann sein Herz in der Flasche Cognac nach Polen schmuggeln lassen, was ich sehr. In der Flasche Cognac. Sehr stilecht finde. Geil. Und jetzt stell dir vor, die Grenzleute kontrollieren es und meinen, das ist doch Alkohol, sie haben keine Abgabe gezahlt und probieren mal. Und er wurde dann dort unter der Holy Cross Church in Warschau begraben. Und die Nazis fanden das später aber ziemlich doof, dieses polnische Zeichen des Nationalismus, und haben das Herz wieder ausgebuddelt. Haben das dem SS-Offizier Erich von Bach-Zeleski geschenkt. Der hat sich dann ins Wohnzimmer gestellt, weil der war eh ein großer Fan. Und nach dem Krieg hat man es dann zurückgebracht nach Warschau. Sehr gut. Das ist Chopins Herz in einer Flasche. Ja, die haben es dann wieder verbuddelt an der gleichen Stelle, haben es 2004 aber nochmal ausgegraben, weil sie gerne wissen wollten, woran der denn gestorben ist. Und das kann man im Herz noch sehen. Ja, scheinbar schon, weil sie mussten es nicht mal aus der Flasche nehmen, um nach einer Sichtprüfung schon sagen zu können, es war Tuberkulose. Und dann haben sie wieder vergraben. Oh Mann. So, Dominik hat am Anfang ein Lied angestimmt. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme drauf ist oder ob das vorher war. Die Frau des argentinischen Präsidenten Perón. Ah, Evita. Eva. Sie starb 1952 an Krebs. Und Argentinien war in der Zeit total im Umbruch und Eva war super beliebt im Volk. Und die Regierung hat entschieden, dass der Körper erhalten wird, damit sie weiter bewundert werden kann. Also auch irgendwie einbalsamiert. Und sie blieb dann erstmal eine Weile in der Zentrale der argentinischen Handelsunion stehen und wurde dann aber 1955 bei einem Coup gestohlen. Also so einem. Ist so völlig absurd einfach. So einem Machtumwurf im Land, ne? Coup. Okay. Niemand weiß genau, was danach passiert ist. Aber sie ist aktuell bei eBay im Angebot. Aber sie soll eine Weile in einem Van untergekommen sein, hinter der Leinwand in einem Kino, irgendwo in den städtischen Bewässerungsanlagen, im Büro Büro des Geheimdienstes und noch ein paar weiteren Stationen. Aber sie ist auch nie mehr da gefunden worden. Doch, doch. Okay. Das lief dann immer so, dass die Leute das Schottspitz gekriegt haben, wo die war. Ja. Und dann immer da Blumen gebracht haben. Und das fanden die, die verstecken wollten, super scheiße, weil da ständig irgendwo Leute kamen und die dann halt mit Blumen und so. Okay. Und dann haben sie immer woanders halt wieder versteckt. Das ging so bis ins Jahr 1957, das Spiel. Dann wurde sie schließlich... Besonders wurde es befeuert von den lokalen Floristen. Dann wurde sie in absichtlich falsch benannten Grab in Mailand beigesetzt, um dem Ganzen halt irgendwie so ein Ende zu setzen. Elvira Perón. Und ich glaube, ihr Mann war da auch im Exil dann einfach. Und sie wurde dann 1971 aber wieder... Moment. Also ohne, dass ich mit der argentinischen Geschichte zu bewandert bin, aber ihr Mann hat noch gelebt. Wie konnte er denn es zulassen, dass eine einbalsamierte Frau hier derart... Sie wurde 1971 wieder ausgegraben und stand dann eben eine Weile bei ihrem früheren Ehemann. Also die waren dann wahrscheinlich getrennt. Yeah. Aber sie stand dann bei dem früheren Ehemann eine Weile noch im Esszimmer rum. Alter. Nachdem der gestorben ist, stand er dann auch noch eine Weile damit rum und dann wurden sie zusammen am Ende in Buenos Aires beigesetzt. Also okay. Immer, wenn du in einem Film dir denkst, so, das ist doch sowas von awkward, das kann nicht sein, es gibt garantiert noch mindestens 100 Geschichten, die in echt passiert sind, die noch viel komischer sind. Das stimmt. Fun Fact, zwischenrein, JFKs Gehirn ist bis heute verschwunden. Könnt ihr jetzt selber schlussfolgern, was ihr wollt. Dann habe ich noch Mary Shelley, beziehungsweise ihr Mann. Percy Bysshe Shelley. Was Bysshe? B-Y-S-S-H-E. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Aber der ertrank im Alter von 29 Jahren und als man seine Leiche verbrannt hat, ist einfach sein Herz nicht verbrannt. What? Wie also, unfassbar männlich. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, naheliegenderweise, es war zu nass, aber moderne Theorien sagen, dass er auch Tuberkulose hatte und es deswegen kalzifiziert worden ist, das Herz. Also irgendwie versteinert in irgendeiner Form quasi und deswegen nicht verbrannt ist. Ich werde jetzt mal mich damit beschäftigen, wie die Tuberkulose ausgestorben ist. Mach das mal. Also aber nicht, das ist aber ja, nicht jetzt. Okay, danach. Ich will das ja nicht schauen. Mary Shelley fand es natürlich interessant und hat dann ihren Mann beisetzen lassen, aber das Herz erst in Seide eingewickelt, später dann in Blätter von Gedichten, mit Gedichten von ihr drauf und hat es dann immer mit sich rumgetragen. Okay. Das hat auch, also ganz ehrlich, Mary Shelley, das Herz eines Kindes. Das hat auch irgendwie dazu gepasst. Im Keller. Ne? Das Herz ihres Mannes mit sich rumgetragen. Ja, Frankenstein und so, ne? Bei ihr hat es irgendwie zum Charakter gepasst. Ein Horrorautor. Aber das ist auch total unhygienisch. Ne, es war ja kalzifiziert und verbrannt. Ja, frag mal, was Stephen King alles in der Garage hat. Kennt ihr John Barrymore? Wahrscheinlich nicht, ne? Den Vater von Drew Barrymore? Ich weiß nicht, aber vielleicht kennt ihr Errol Flynn. Yeah. Das ist so ein Schauspieler, ne? Und das war ein Kollege von John Barrymore und Flynn war ein großer Fan von Barrymore. Und als Barrymore gestorben ist, hat Flynn und ein paar seiner Schauspielerkollegen haben dann quasi sich in der Kneipe getroffen und haben einen auf sein Lebewohl getrunken. Ja. Und der Regisseur Raoul Walsh, der soll sich dann zurückgezogen haben, weil er irgendwie müde war und ist dann aber nicht nach Hause, sondern er ist dann in die Leichenhalle gefahren, hat den Bestatter geschmiert, hat Barrymores Leichnam mitgenommen und ihn bei Flynn im Esszimmer drapiert. Also ein bisschen so, wie du vorhin gesagt hast, ins Bett gelegt, nicht ins Bett, aber ins Esszimmer. Der hat natürlich, als er in seine Wohnung gekommen ist, einen Riesenschreck gekriegt. Ja, wirklich? Ja. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ja. Er war nicht amused und sie haben dann zusammen mit den Freunden die Leiche wieder zurückgebracht. Was denkt man sich Frank. Da? Was denkt man sich so, jetzt habe ich noch eine letzte und zwar eine Henrietta Lacks. Das ist jetzt so der Typ Mensch, den man wahrscheinlich nicht unbedingt kennt, aber er hat so eine Geschichte, dass der Philipp die wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen hat. Sagt dir der Name was? Nochmal bitte den Namen. Henrietta Lacks oder Lacks. Lacks. Lacks. Nee, ich glaube nicht. Die ist im Jahr 1951 an Krebs gestorben und ein Arzt hat dann eine Biopsie gemacht und festgestellt, dass die Tumorzellen irgendwie noch aktiv sind, also nicht mitgestorben sind. Und die wachsen und teilen sich weiterhin und dann haben sie angefangen, diese Zelle weiter am Leben zu erhalten und es ist die erste unsterbliche menschliche Zelllinie, die kultiviert worden ist. Also die wird quasi immer weiter am Leben erhalten. Jetzt immer noch? Immer noch. Erklärst du vielleicht, wie die Frau da zuständig und zugestimmt hat zu dem Ganzen? Ja, gar nicht. Genau. Die Zellen sind heute bekannt als HeLa-Zellen. Die werden in Laboren auf der ganzen Welt eingesetzt, um Versuche zu machen, um Polio-Impfstoffe zu entwickeln, um Krebsforschung zu betreiben und noch einige medizinische Sub- und Sub-Sub-Sub-Gebiete mehr. What the fuck? Also diese Superstandards überall. Das sind so Zellkulturen, ja. Und kann man auf den einen Todesfall von der einen Frau. Ja. Man hat warum, und man weiß, warum das so ist? Man oder weiß es, man das nicht? Naja, wie ist das, wie? Warum die noch ihre Zellen quasi noch weiterleben? Diese naja, die werden quasi kultiviert, die werden aktiv am Leben erhalten. Also das sind im Endeffekt Krebszellen, die wild wuchern, wenn ich es richtig verstanden habe. Und du nimmst halt davon eine gewisse Menge und packst ja den Nährflüssigkeit und, genau, und aber das kannst du ja mit jeder Zelle machen. Genau, und das haben die auch mit ganz vielen Zellen vorher schon gemacht, mit Hühnern und allem Möglichen. Und also das war aber die erste menschliche Zelle, mit der sie das gemacht haben. Und die hat man halt weiter kultiviert und deswegen benutzt man genau die bis heute, auch damit du eine gewisse Vergleichbarkeit hast unter den Sachen. Also die hat einen unfassbaren Beitrag für die Wissenschaft und die Menschheit geleistet, ohne dass die da überhaupt was davon wusste. Die Nachfahren haben das 20 Jahre später erst erfahren. Und die haben keinerlei Kompensation erhalten und auch keinen Einfluss drauf quasi, was mit diesen Zellen passiert. Das ist auch ganz, ganz tragisch, wie es dieser Frau erging vorher. Also das ist auch eine ganz furchtbare Sachen, was dir passiert ist. So tief habe ich es nicht. Da gibt es eine ganz tolle Her-Story-Folge über die Frau, die empfehle ich sehr an der Stelle. Das ist ein guter Namen nochmal. Das ist ein guter Hinweis. Also die Zellen kennt man als HeLa-Zellen und die Dame heißt Henrietta Lacks. Genau. Lacks. Fand ich spektakulär, weil die hat wahrscheinlich für die Medizin Unfassbares geleistet. Okay. Es ist halt ganz krass, weil die halt deren Nachkommen irgendwann erzählt haben, ja, so, wir haben übrigens auf der ganzen Welt sind Teile von eurer Mutter irgendwo noch unterwegs. Und es ist halt auch für die Leute, die dann, also wenn ich das richtig im Podcast in Erinnerung habe, ist es auch ein, wenn du halt jemand ohne wissenschaftlichen Hintergrund oder irgendwas sagst, so, hey, guck mal, Teile von deiner Mutter sind jetzt überall auf der Welt. Und übrigens, wir haben euch nicht gesagt, dass wir da was wegnehmen. Das ist natürlich auch eine ganz grausame Vorstellung irgendwie. Naja, ich bin da auch ein bisschen nur hergerissen, weil ich das ja schon, also ich finde schon, dass die Wissenschaft da einfach auch das größere Interesse dann hat an der Stelle. Mega, und es ist den Nachfahren und der Person dadurch keinen Nachteil und kein Leid entstanden. Ich finde es mega krass, wenn aber eine Kompensation oder irgendwas wäre schon cool, dass man die ehrt oder dass man da irgendwie den ein Denkmal setzt, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch vielleicht, aber... Ja, aber heute würdest du, glaube ich nicht, dass du, also ich glaube, da wurden auch viele Urteile danach losgetreten, die gewisse Sachen... Dass damit die Diskussion erst angeht, ich meine 1951, und, hallo, das, da waren noch nicht... und vor allem, es war auch einfach keine weiße Frau, von daher war das natürlich auch nochmal so ein Ding der Zweiklassenmedizin, ganz krass. Auch wenn sie schon gestorben sind, so müssen sie uns noch heute. Jetzt habe ich hier noch unser klassisches Ende-Dank-Fest, wenn ihr mal übernehmen möchtet. Heute darfst du doch mal anfangen. Dieses iPad ist sowas von voll geranzt. Schön. Achso. Das habe ich vor 3 Tagen, glaube ich, erst einmal geputzt. Wie funktioniert das? Nur diejenigen mit den Hyperlinks, die blauen oder alle? Alle Vornamen. Okay, alle Vornamen. Jürgen, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr interessant heute mal wieder. Sonst nicht. Danke. Nein, also oftmals ist es einfach spannend und oder lustig, aber das, also heute war wirklich was, wo ich wirklich was mitnehme. Vielleicht gerne mal Feedback. Vielleicht muss ich einfach meinen selbst auferlegten Themenfokus öfter mal aufweichen. Ich glaube, dass das ganz vielen Leuten gar nicht mehr bewusst ist. Wahrscheinlich. Fokus, weil wir ganz häufig ja welche haben, die dann in die USA überwandern oder in Australien sind und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die ein oder andere Hörerinnen und Hörer hier, Moment, diesen Fokus gibt's überhaupt? Ja. So. Das kann schon sein, dass das hauptsächlich in meinem Kopf ist. Genau. Meldet euch bitte, gebt Feedback. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet. Und ich fange jetzt mal an, hier vorzulesen. Legst du den Wert drauf, dass du noch weiter vorliest oder soll ich das einfach hier runter machen? Wie du magst. Okay, also. Ups, Entschuldigung. Kann ich bitte mal eine Sekunde ein wenig Würde hier haben? Du bist ja der immer dann einen Spaß draus macht, hier die Namen komisch vorzulesen. Jetzt habe ich mich gemutet, während ich geredet habe, aber der Philipp macht das im Schnitzer. Der Andreas, die Anne, der Benjamin, der Bernhard, der Bertram, der Christian, der Christoph, der David, Lex, ja, tatsächlich. Dürfen wir das sagen? Nicht Lachs, sondern Lex. Lex? Ja, Lex. Lex. War das eine Aufforderung oder war das ein Name? Nein. Haha. Der Dirk, der Dominik, die Dr. Margit. Ich sag einfach nur Margit. Bei uns auf der Achterrasse sind wir alle gleich. Felix Chael oder Chael, wie spricht man es aus? Wahrscheinlich Gael, haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit immer gesagt, ja. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Alles klar, der Gero, der Harald, der andere Harald, der andere Henning, der dritte Henning, die Irina, der Jens, der Jörg, die Juliane, die Lena, der Lukas, der Marco, die Maria, die andere Maria, der Mario, Markus, Matthias, Matthias, Michael, Miriam, Natalie, Nicole, Nora, Oliver, der Peter, der Reinhard, die Sabrina, der Sebastian, der andere Sebastian, die Sibylla, der Thomas, der Thomas, der Thorsten, der Timo, der Timothy, der Tino, ganz wichtig mit N, der Tobias, der andere Tobias, der Udo, die Ulrike, die Vanessa und die, ich weiß es nicht, Vera. Und wir müssen noch, Notiz an mich, wir müssen uns noch bei allen bedanken, die jetzt zuletzt T-Shirts gekauft haben. Die, oh ja. Die sind in dieser Liste jetzt nicht explizit enthalten, außer die haben früher schon mal irgendwie anderweitig sich erkenntlich gezeigt. Denen natürlich auch ein großer Dank und der Hinweis, es läuft jetzt noch ein paar Tage, die das erste T-Shirt-Motiv auf unserer Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich noch läuft, wenn die Folge ja released. So, wann die kommt noch im August raus, würde ich sagen. Und dann läuft die noch ein paar Tage und ab 1. September gibt's ein neues Motiv. Ja, tatsächlich. Also die Veröffentlichung der 854 ist der 20. Da läuft es dann noch 10 Tage. Und ihr dürft euch, wie gesagt, schon aufs Neue. Und wer uns unterstützt, sei das finanziell oder durch den Kauf eines T-Shirts und oder uns ein Buch oder irgendwas hat schon zukommen lassen in der Vergangenheit. Eine Mail oder irgendwas. Oder eigentlich nur existiert. Ja. Der Philipp nimmt es nicht mehr so ernst, ich sehe schon. Der darf uns jederzeit anpingen auf Sonnen@ auf der Achterrasse und dann kann er quasi Sonnen@ auf der Achterrasse so ähnlich Sonnen auf der Achterrasse. Ich glaube, wir haben doch das-a.ch. Wir haben doch zig verschiedene E-Mail-Adressen. Also man findet es tatsächlich auf unserer Webseite unter dem Blogbeitrag oder unter dem Menüpunkt, wo es um Unterstützung geht. Da findet man den Link. Kommt rum, es ist echt nett. Ein bisschen Feedback zu kriegen und es ist auch einfach echt schön, sich mit Leuten auszutauschen. Und wir hatten auch schon einen schönen Spieleabend. Das müssen wir mal wieder machen. Das war sehr lustig. Ja. So ist das. Ja, schon viele fantastische Menschen kennengelernt. Ja, und wir kriegen dann ja natürlich auch ein bisschen unmittelbareres Feedback auf zum Beispiel Bonusfolgenformate und sowas, wo man ein bisschen die Leute fragen. Und ich kann direkt so Leute wie den Attila anschreiben, kann sagen, hey, magst du nicht mal alles stehen und liegen lassen und mir schnell Also wenn ihr Bock habt, Jürgen, die Arbeit abzunehmen. Zwei Bücher lesen und mir was über den Wilden Westen erzählen. Also, Jürgen, ich heirate dieses Wochenende. Ja, wir sollten Attila auch mit in diese Dankesliste mit aufnehmen. Ja. Bester Mann. Alles klar. Gleich, aber Attila, bester Mann. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Alter, 2 Stunden 19. Das war die kürzeste Episode seit langem, ne? Weil der Dominik so einen Stress gemacht hat. Ja, hallo, ich hätte noch eine Stunde Puffer jetzt. An mir lag das sicher nicht, aber besser kurz, aber geil. Aber ihr habt am Anfang euch sehr zurückgehalten. Das habe ich schon. Das macht tatsächlich was aus. Aus Angst, dass es zu lang werden könnte. Aber Philipp, du musst hier immer noch die fortgeschrittenen Schokolade essen. Das stimmt. Nee, was unter das? Die nehme ich auch gerne wieder mit. Die Nährstange. Nährstange. Ich hatte kein Abendessen. Was ist denn da noch zu essen? Wollen wir noch die sauren Bratwürste aufmachen? es ist erst 18.30 Uhr. Dann bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Boop. Aua. Wow. Das war zu laut. Gut sagen, das war übersteuert. Ich habe schon mal übersteuert heute, ist nicht so schlimm. Stopp. Das. Stopp. Achso, keinen Smalltalk mehr. Achso. Ich habe nur meinen Timer für meine. Ich fand es nur bemerkenswert, dass du sagst, gestoppt. Du hattest noch kein Abendessen, weil wir um 4 Uhr nachmittags ich hab auch grad gedacht. Das Aufnehmen angefangen haben und jetzt 18.40 Uhr ist. Und das ist ja irgendwie logisch, dass du noch kein Abendessen hattest. Warum? Weil du kannst ja jetzt schon mal. Und mal 3er konntest du nicht schon Abendessen. Das kann ich wohl. Der Jürgen wird einfach so nach einer halben Stunde der Story einfach nebenher das Essen anfangen. Das ist ein guter Vorschlag fürs nächste Mal. Meistens nehmen wir ja erst nach dem Abendessen auf. Stimmt. Von daher stellt sich das Problem nicht. Können wir bitte Abendbrot sagen? Das klingt deutscher. Abendbrot? Aber ich finde Abendbrot ist wirklich dann bloß, wenn es was Kaltes ist. Oder was heißt bloß? Ja, ich weiß nicht. Ist Müsli Abendbrot? Das ist schon jetzt wirklich eine Glaubensfrage. Ne? Isst du Müsli Abend? Gelegentlich. Also häufig. Wow, krass. Gibt es dir echt Erbe? Weißt du, was das größte Geburtstagsgeschenk zu meinem 40. Geburtstag war? Und das meine ich, ganz ein ernst. 5 Kilo ernst? Sack von Seitenbacher Müsli? Nein, ein Müsli-Wandspender. So eine zum Drehen? Ja. Großartig. Ich habe jetzt 3 Müslis an der Wand hängen. Ich wollte gerade sagen, so wie viele Müslis hast du da hängen? 3. Und gibt es eins, wo du diese, wie heißen diese großen Dinger? Vitabix? Ja, die passen da die nicht. Die sind so groß, gell? Aber bitte, ist es ein Automat, wo du so immer so 10 Cent reinwerfen musst? Nein, aber ich kann immer, also das ist der Platz, an dem mein Sohn sitzt und der hat großen Spaß, mir Müsli in meine Schüssel zu füllen. Das glaube ich gern. Von daher, das war ein sehr schönes Problem bei solchen Automaten ist halt, dass du einen gewissen Durchsatz haben musst, weil sonst wird es halt nicht, halt wie die Kaugummi-Automaten, wo man irgendwann dann in den 90er Jahren schon ein bisschen Angst hatte, wie lange diese Kaugummis jetzt schon da drin sind. Aber das finde ich so krass, wie viel es davon immer noch gibt. Ich habe da mal angefangen, in der Nachbarschaft einfach ein paar zu fotografieren und bewusst drauf zu gucken, welche es gibt. Das sind Unmengen, die da noch sind. Um den Füllstand zu dokumentieren? Nö, einfach nur so aus Spaß. Es gibt sogar ein österreichisches Projekt, zumindest ist es auf einer österreichischen Domain, die, ich glaube, OpenStreetMap um Kaugummi-Automaten-Daten angereichert haben. Da kannst du nachgucken, an welcher Stelle irgendwie in deutschen Kaugummi-Automaten steht. Das sind Unmengen und die haben nur einen Bruchteil dokumentiert. Mich würde mal interessieren, an welchen Stellen in Deutschland noch Telefonzellen stehen. Oh, das ist auch eine schöne Frage. Das gibt's garantiert. Das wäre auch so ein OpenStreetMap-Ding. Das ist wirklich, du musst mal gucken, was bei OpenStreetMap drin ist. Da gibt es sogar ein Overlay für Hochspannungsleitungen, damit du siehst, welche Hochspannungsleitung durch welches Land führen und wie viel Spannung führen und dann auf welche Spannung runter oder hoch transformiert werden. Jetzt wird es nerdig, aber so hätte ich gesagt, das ist eine super wichtige Information zum Beispiel für Gleitschirmflieger oder auch für Drohnenpiloten. Du solltest tendenziell das immer lassen. So. Ich glaube, dass du nirgendwo reinfliegen sollst. Das ist ein Punkt. Aber da ist wichtig, 1 oder 0, ist da eine oder nicht. Wie viel Strom drauf ist dann nicht mehr die Frage. Ja, sind wir uns da nicht, ja. Ich bin mal auf dem Hetzlesser Berg Segelfliegen. Wohin? Hetzlesser Berg. Auf dem Hetzlesser Berg, was ich ja sau cool finde. Ja, unser, sag mal Segelfliegen. Also ich nicht selber, aber ich schaue zu. Ach so, ich wollte gerade sagen, machst du einen Schein oder so? Oder? Nein. Wir haben ja einen Segelflugplatz ziemlich nah bei unserem Wohnort in der Nähe. Da ist auch immer so jährliches Fliegerfest und so, das ist immer ganz nett. Du sprichst jetzt nicht von den GIs in Karabach? Nein. Wirklich einen von dem Flugverein halt betrieben so, ne? Okay. Selber von dem Verein. Und die machen jetzt, das finde ich mega, die machen einen Ferienspaß. Und da kann jetzt meine Große hin und wird über den Hofen geflogen im Segelflieger. Kurze Frage, gibt es immer noch diese gelben Abreißzettel vom Ferienspaß, dass du so oder Ferienpass dieses Jahr zum ersten Mal komplett digital. Ah. Ja, da fehlt, finde ich, ein bisschen was. Also ich habe da immer super wenig davon gemacht, aber trotzdem war irgendwie so dieses, du hast dieses gelbe. Ja, es gab irgendwie so ein Pass. Ich weiß gar nicht, ob das so gelb bei uns, das weiß ich gar nicht mehr. Also bei uns war das so, ich würde sagen, so ein bisschen größer als so eine EC-Karte. Du wechselst das jetzt nicht mit deinem Impfausweis, oder? Nee. Aber war tatsächlich auch gelb und du hattest halt lauter perforierte Seiten. Das heißt, du konntest die einzeln raustrennen und da war halt so Zeug wie einmal Eisdiele so und so irgendwie 50 Pfennig für irgendwas weniger. Und man merkt, das ist schon ein paar Tage her. Hä? Nee. Eine Mischung, das war so für Vergnügungspark. Das war so Stempel, was du halt gemacht hast, so, ne? Gab es da nicht immer Stempel? Nee, das in dem Fall war so, also sowohl so Ausflüge, die du machen kannst, als auch Vergünstigungen für verschiedene Sachen, die du dann halt, du hast es halt gekriegt und dann konntest du halt hingehen und das auch Ein bisschen. So wie diese Touri-Hefte, die du halt irgendwo in irgendwelchen Ferienorten kaufst. So genau, so, aber es sind irgendwie einheimische Kids. Also ich meine, bei uns gab es da so Stempel mal, aber das ist jetzt wirklich dünn, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wobei ich das mit dem Stempel eigentlich ganz cool finde, so ein, ich habe da 5 Sachen gemacht. Das ist für die Kids schon cool. Oder, also was ich ja auch ganz toll finde, zum Beispiel die Packer auf Twitter, die hat mit dem Wandern angefangen und macht sich dann überall Stempel rein. Also so wirklich zu sagen, so, du hast so albern es ist, so ein wirklich so ein analoges Heft und da kriegst du dann eine Stempel rein, wenn du da irgendwelche Orte besucht hast. Aber macht man das nicht eigentlich mit so einem Gehstock, wo man dann immer so Plaketten dran macht? Ja, und diese Automaten, wo du immer eine Münze reinwirfst, die verformt wird und eine Münze, um das zu bezahlen, das verformt wird. Mhm. Gibt es das eigentlich noch? Ja, in Klarstein gibt es garantiert noch im Wallfahrtsort. Das gibt es an ganz vielen Stellen. Aber das wäre doch mal was Exzentrisches, wenn du dir sowas in den Garten stellst, anstatt meine mumifizierte Leiche. Mit zum eigenen Motiv. Nee, ich mache den Arm von deiner mumifizierten Leiche, den mache ich so eine Apparatur, dass so aussieht, als würdest du das dann bedienen. Also wenn das kein geiles Schlusswort ist, weiß ich auch nicht. Na dann. Jetzt macht er doch hier auf einmal Stress. Jetzt unterhalten wir uns gerade hier so schön. Ja. Ja. Jetzt wollte ich noch erzählen, dass meine Tochter jetzt auch Tennis mal schnuppert, was ich sehr neugierig, weil ich habe früher ja auch. Ob du da noch arbeiten musst? Ich habe früher auch mal Tennis gespielt. Ja, du bist in den 80ern groß geworden, ja. Bist du jetzt dann jemand, der so krass Druck auf sie ausübt, dass sie quasi da. Nee, aber. Du musst Papas Hobby, exzentrisches Hobby finanzieren. Vor allem, weil Tennis auch so ein exzentrisches Hobby ist. Nein, der Podcast. Ach so. Podcasten konzentrieren kann mit dem. Ach so. Nee, aber ich habe sie jetzt neulich schon mal bequatscht, dass sie mit mir klettern geht, weil das ist ja auch schon mal was. Das wird vieles vereinfachen, wenn ich sie nicht zu einem extra Sport fahren müsste, sondern einfach zu meinen mitnehmen kann. Ja, und du hast ja schließlich nicht zwei Kinder. Willst du nicht mal anfangen mit Podcasten? Nur so. Ja. Du, das würde die wahrscheinlich machen. Ne. Okay, aber du lässt sie nicht. Ich warte ja tatsächlich auf den Moment, wo sie sagt, Papa, ich möchte YouTube-Streamer werden. Ja. Weil was die mit Minecraft, irgendwie an Stunden zusammensammeln, das ist echt absurd. Ne. Na, wow, kann man auch gutes Geld machen. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. Passt auch vom Klang her sehr zu der Story heute. Ja, Volker, du hast es einfach geschafft. Kannst du da auch jetzt schon eine Melodie auf so einem Ding irgendwie was? Nicht schlecht. Wow. Nicht schlecht. Wusstest du übrigens, dass der Rabe so eins meiner Lieblingsgedichte ist? Nicht Liebesgedichte, Gericht. Lieblingsgerichte. Ich esse ein Lieblingsgericht. Für Kontext, für alle, die das jetzt hören, ich habe ein Shirt an, auf dem ein in Rabenform ja Post-Show. Ja. Der Rabe abgedruckt ist. Gehe ich jetzt auf Pinkeln. Ja, Once upon a midnight dreary, while I pondered thinking very. Schaust du von meinem Shirt ab? Our various quaintest volumes of forgotten lore. Den Satz kriege ich immer nicht hin. While I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, just if someone gently rapping at my chamber door. To some visitor I muttered, only this and nothing more. Ja, ich finde das mega. Also das habe ich... Das habe ich sehr genördet als Kind. Da kann ich nur noch eins sagen. Nevermore. Nevermore.